Herzlich willkommen zur Fehlfarben-Ausgabe Nummer 21. Mein Name ist Florian, links von mir sitzt die Anke und links von mir sitzt der Felix. Man kann uns erreichen auf Twitter @fehlfarbenpod und per E-Mail fehlfarbenpodcast@gmail.com. Wir haben uns für diese Folge wieder zwei Ausstellungen angeschaut. Zum einen im Haus der Kunst El Anatsui mit Triumphant Scale und im Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung Saul Leitner mit einer Retrospektive seiner Werke. Wir haben auch heute, werden uns wieder gleich drei Weine begleiten. Uhu. Und das Weinthema lautet Gewürztraminer. Oh, kein Riesling. Oh. Genau, also ich würde vorschlagen, starten wir mal mit Wein 1, bevor wir uns über die Ausstellung unterhalten. Yes, please. Ja. So. Die Weine sehen alle gleich aus. Ist das so? Totale Überraschung. Also aus meiner Perspektive. Also sehr ähnlich auf jeden Fall. Oh, puh, der riecht schärfer, als ich gedacht habe. Ja. So lieblich mit so einem unangenehmen Irgendwas hinten dran. Nee, mal gucken. Also da viel Zucker. Und hat schöne Tränen im Glas. Und deutet auch auf Zucker. Boah, das hat sehr süß. Boah, ja. Aber ganz schön Pfeffer irgendwie, oder? Bitterer Honig. Oh. Honigmelone, oder? Oh ja, vergammelte Honigmelone. Boah. Lecker vergammelte Honigmelone. Edelhonigmelone. Edelhonigmelone. Hervorragend. Mhm, mhm. Okay. Ja. Ja, warte, was? Also wo, und jetzt, woher, ich wollte gerade sagen, ach, daher Gewürztraminer, aber eben, ja, du schmeckst halt irgendwie so eine Würze. Wer hätte das gedacht? Es hat auch noch wirklich so ein also von der Melone weg, sondern so ein Honigabgang kommt dann noch. Ja. Meine ich. Also von der ersten Nase, wo ich dachte, die erste Nase hatte so ein bisschen was von Essig irgendwie. Ja, aber der geht ganz geschmeidig runter. Ja. Ach, ja. Doch. Ja, kann man machen. Doch, ich glaube, ja. Den mag ich ganz gern. Hm. Interesting. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Die nächsten. Ja, genau. Genau. Also zur ersten Ausstellung. El Anatsui mit Triumphant Scale im Haus der Kunst. El Anatsui wurde 1944 in Ghana geboren und gilt als einer der bekanntesten lebenden Künstler Afrikas. Die Ausstellung ist im Haus der Kunst bis zum 28.07.2019 zu sehen. Es ist die bislang größte Ausstellung seiner Werke. Sie zeigt alle Medien, mit denen sich El Anatsui während seiner bislang 50-jährigen Karriere in seinem 50-jährigen Schaffen beschäftigt hat. Der Großteil von Triumphant Scale besteht aus monumentalen Skulpturen, die aus vielen Schraubverschlüssen und Schraubverschlussteilen bestehen und zusammengesetzt sind, deckt aber auch frühe Werke aus Holz wie Rundteller, aber auch spätere Arbeiten aus Holz wie Reliefarbeiten, Keramikskulpturen, Zeichnungen und Skizzen. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch ging. Und Anke, wir hatten es ja schon mal. Ich wurde ja schon gedisst auf Twitter. Ja, nee, aber genau, Anke hat sich auf Twitter schon ganz so ein bisschen durchblicken lassen. Und ich muss ehrlich sagen, mir ging's ganz genauso. Also ich bin reingekommen und mich hat es komplett umgehauen. Ja, also ich habe irgendwie getwittert, ich bin erst eine halbe Stunde drin und bin völlig geflasht und das hört auch überhaupt nicht mehr auf. Also mir ging es im ersten Raum schon so, dass... Ja, genau, das du ist kommst schon rein, hast dieses Jahr, okay, check, alles klar. Richtig. Und super geil. Genau, also das ist, ja. Ja, also ich hatte sowas noch nie gesehen. Okay, Wein 2. Nee, also ich hatte auch sowas noch nie gesehen. Mhm. Also von der Ästhetik, von dem Material. Und ich muss sagen, im allerersten Raum hatte ich mir keine Gedanken gemacht, sondern dachte mir so, okay, das sind jetzt die Arbeiten mit diesem bestimmten Material und danach sieht alles anders aus. Ich habe im ersten Raum mir das alles total intensiv angeschaut, eben mit diesen Schraubverschlüssen, mit bin nah hingegangen, habe das alles wirken lassen, weil ich also dachte, danach kommen dann erstmal irgendwie andere Arbeiten. Und habe mir dann auch viel Mühe gemacht, das mir zu beschreiben und Notizen zu machen. Und ohne dass mir klar war, das ist also zumindest was diese Ausstellung ist, also sein Hauptmaterial ist, dachte mir so, okay, cool. Und also ein Ding vorweg, was mir gleich aufgefallen ist, also natürlich eben die Idee mit diesen also gefundenen Materialien mit alten Schraubverschlüssen von ganz bewusst Schnapsflaschen, zu arbeiten, ist das eine. Also es ist natürlich auch eine uns, also erstmal unbekannte Ästhetik, aber finde ich, was für mich das nochmal wirklich multipliziert hat, wenn man da hingeht. Ich kannte keine einzige von den Marken von diesen Destillaten. Ja. Das sind einfach alles wirklich spezifische, kontinentspezifische Schnapsflaschen. Also das sind einfach Schnaps, der in Afrika für Afrika, für den afrikanischen Markt produziert wird. Das ist nichts. Ist es wirklich so? Weil da war ich mir nicht sicher, weil ich fand das eigentlich, das war das, was mich auch schon innerhalb der ersten 10 Minuten so umgehauen hat, dass das quasi, das funktioniert vom, also nochmal von den Schnapsflaschen kurz einen Moment weg, das Werk funktioniert aus der Weite, weil du dann die riesigen, den monumentalen Scale sozusagen, wie die Ausstellung auch schon heißt, hast. Wenn du näher rangehst, hast du dann die Detailansicht mit den Schnapsflaschenverschlüssen. Und da dachte ich mir eigentlich, das ist doch ein genialer Seitenkommentar in Richtung Westen. Weil der Schnaps kommt doch garantiert aus dem Westen. Der Schnaps wurde eingeführt, aber der Schnaps, die Marken, die dort verkauft werden, die kenne ich nicht vom westlichen Markt. Also wirklich irgendwie Flying Horse, irgendwas, Black Gold Whisky, das kenne ich alles nicht. Gut, aber es könnten, okay. Also es stand das auch, glaube ich, irgendwo, dass das ein Kommentar zum Kolonialismus ist, aber ich finde es jetzt gerade selber nicht wieder. Ich meine, es stand irgendwann irgendein Wandtext da. Genau, das hab ich dann im Nachhinein, also es steht, glaube ich, am Anfang. Ja, eben, ich meine, genau. Also ich stelle es überhaupt gar nicht in Frage, dass der Schnaps oder Alkohol aus dem Westen eingeführt wurde. Aber also die Marken, das meine ich. Die Schraubverschlüsse von beispielsweise Spirituosen wie Rum bezeugen wirtschaftliche und politische Geschichten und Verwebungen zwischen den Kontinenten Afrika, Südamerika und Europa. Also geht dann für alles. Ja, aber ich kenne keinen Liquor Headmaster, ich kenne keinen Black Gold Whisky. Ich habe mir das wirklich angeschaut. Ich kannte keine einzige von den Marken. Da bin ich auch relativ schnell wieder weggekommen davon, die Labels zu lesen. Also vielleicht sollte man mal erklären, was es überhaupt ist, weil ich glaube, es hört sich jetzt so wie Schraubverschlüsse. Also was er gemacht hat, ist halt die Schraubverschlüsse zu nehmen und in verschiedene Formen zu pressen. Also entweder nur wirklich den oberen Deckel genommen, nur diese runde Platte, oder dann den unteren Teil, also den Verschluss quasi genommen und die platt gewalzt, oder den ganzen Verschluss genommen und so eine Art Muschel draus geformt. Also wenn man die beiden Seiten so nach innen knickt, dann sieht es ja aus wie eine Muschel. Oder jetzt einfach alles platt gedrückt, sowas. Also er hat aus diesen Plastik, nee, was ist das? Metall? Alu. Alu, genau, das war das Wort. Verschlüssen einfach verschiedene Formen gemacht und die dann eben zu großen, ich nenne es jetzt mal Wandteppiche, verarbeitet. Also wenn man reinkommt, hat man gleich im ersten Raum an drei Wänden drei wandfüllende, eben in Anführungsstrichen, Teppiche, die halt auch so in wellenartig fallen, die aussehen, als würden sie von der Wand weggedrückt werden, die nach unten fallen, wie so ein Vorhang, wie so ein Stoff, der auf den Fußboden fällt, ja. Wie so ein Stoff, genau. Ich glaube, eins im ersten hieß auch gleich Man's Cloth, also ich musste eben auch an Stoffmuster denken, weil er versucht dann meistens auch aus diesen verschiedenfarbigen Verschlüssen Muster zu machen. Und wie gesagt, es hört sich so beknackt an, weil ich, also als ich die Ausstellung davon gehört habe, dachte ich auch so, wie jetzt so Wände aus Kronkorken, really? Und dann steht man davor und ich habe, glaube ich, kaum jemals eine Ausstellung gesehen, die ihren Titel so verdient hat. Also Triumphant Scale, das ist es. Du stehst da wirklich und bist allein von der Optik völlig fasziniert. Genau, und ich glaube auch, der Begriff Schraubverschluss ist in gewisser Weise irreführend, weil es zum Teil, glaube ich, auch der Großteil dann unterhalb, also das, der Flaschenhals ist ja häufig auch irgendwie mit, also diese Ringe. Halt. Richtig, ja. Der Ring um den Flaschenhals ist ja auch mit Alu, genau. Und ich glaube, Banderolen. Ja, genau. Ja. Ich glaube, häufig hat er auch einfach die Banderolen noch verwendet. Und in der Tat, also das Fließende, das Stoffartige hat mich total umgehauen. Wahnsinn, das war so toll. Und was ich auch ganz toll fand, was schon im ersten Raum total klar wird, dass wenn er aus diesen Aluminiumteilen, wenn er da Muster formt, das sind wirklich originär afrikanische Muster. Also das ist irgendwie irgendwie. Klar, da mag es Nebenbezüge zum Westen geben, aber die Muster und die Farben, das war wirklich originär afrikanisch, fand ich ganz großartig. Genau, also ich hatte mal eine Bekannte, die in Ghana Entwicklungshilfe gemacht hat und die hatte Stoffe mitgebracht. Und seitdem habe ich diese Muster irgendwie im Kopf und ich hatte sofort dieses Gefühl, du kennst diese Muster wieder. Ich habe dann überlegt, es gibt auch diese amerikanisch-nigerianische Schriftstellerin, deren Namen ich mir natürlich nie merken kann, die Americana geschrieben hat. Ah, oh, dammit, peinlich. Egal, google ich, schreibe ich einen Blog-Eintrag. Die kommt aus Nigeria und die trägt andere Stoffe. Da habe ich eher das Gefühl, die sind so floral, die sind irgendwie kleiner gemustert, während mit Ghana verbinde ich so blockartige, große, geometrische Muster. Und genau da musste ich auch sofort denken. Ich habe das extra nochmal gegoogelt, weil ich dachte, vielleicht ist das wieder ein sehr singulärer Eindruck gewesen, aber ich glaube, die Stoffe sehen wirklich so aus. Und auch eben. Und es sieht halt wirklich so aus. Du stehst von der Wand an Kronkorken und denkst, oh, ein Stoff, natürlich, aus Ghana, logisch. Wobei das natürlich interessant ist, weil El Anatsui ja, glaube ich, auch seit über 40 Jahren in Nigeria lebt, ja, und lehrt und deswegen arbeitet. Deswegen habe ich extra mal gegoogelt, wo da der Unterschied ist. Und seitdem weiß ich, das ist, glaube ich, Waxprint heißen diese Stoffe. Also die kommen wirklich, das fand ich auch sehr interessant, die kommen eigentlich aus Indonesien. Durch die Holländer, die Eroberer, die Kolonialherren. Die haben die Stoffe aus Asien nach Afrika importiert als Batikstoffe, deswegen Waxprint. Mhm. Und die richtig guten Stoffe werden halt heute immer noch gebatikt und die billigen werden halt nur gefärbt. Ich habe sehr viel über afrikanische Stoffe gegoogelt. Ach. Ich fand die Ausstellung, vielleicht hört man das auch schon so ein bisschen, einfach extrem inspirierend. Es ist zwar immer so ein bisschen billig, wenn man vor irgendeinem Werk steht und sagt, ach, das erinnert mich jetzt an XY, aber das war so ein Assoziationsblaster, jedes Werk. Du hattest immer sofort irgendwas im Kopf, du hast immer sofort verglichen, wolltest es irgendwie einordnen, keine Ahnung. Also ich fand's toll. Also ich habe mich da gefunden, dass ich auch immer wieder nach bestimmten Begriffen für die Ästhetik gesucht habe. Zum Beispiel das monumentalste, sagen wir mal, Innenwerk ist ja im großen Hauptraum, auch das ja auch spezifisch für das Haus der Kunst jetzt gemacht haben. Diese nennt sich Logoligi Logarithm. Und es besteht, das habe ich, glaube ich, aus Aluminium und Kupferdraht. Genau, aus 66 einzelnen Teilen quasi. Vorhängen quasi? Im Endeffekt Vorhänge, die geknüpft sind aus eben, was ich gesagt habe, diesen Banderolen, also oder diesen Siegelringen von. Und ich habe dann zeitlang ja so, ja, mein erstes war das, okay, Vorhang-Ästhetik. Man kann auch innen reinlaufen, das steht auch wirklich auf eigene Gefahr, klar, weil Alu-Teile sind scharf, also wenn man drankommt, kann man sich tatsächlich wahrscheinlich auch die Haut aufschürfen, wenn man nicht aufpasst. Ich habe dann immer noch einen Begriff gesucht, da fiel mir ein, ich erinnert mich an Kettenhemden. Ja, mich hat es erinnert an Fischernetz. Stimmt. Und ich bin dann reingelaufen und dachte mir, ja, da will er einen jetzt fangen, aber er hat einen doch eigentlich schon im ersten Raum. Mhm. Also, wir jetzt wollte das Publikum gefangen nehmen, weil man kann ja auch reinlaufen in seiner Perspektive und dann ist man irgendwie drin und ist dann auch ganz toll gemacht. Es gibt dann so verschachtelte Ecken, wo man dann wirklich so sich fast ganz mit dem Material dann umschließen lassen kann. Also, das war so meine Assoziation in Fischernetz. Man muss dazu sagen, diese Vorhänge, diese Teile, die sind 5, 6, 7 Meter hoch. Ja. Also das ist wirklich, also und dann wahrscheinlich 2, 3 breit und so weiter. Also man muss sich das wirklich, also bei diesen Werken wirklich vorstellen. Das sind tatsächlich riesige Werke. Also das nicht im Wandteppich, also irgendwie, das ist jetzt irgendwie 1,50 Meter auf 2 Meter wie eine große Leinwand oder so, sondern das ist eben, wie gesagt, 5, 6, 7 Meter hoch, manchmal 10 Meter hoch und fast noch breiter, also. Und das war eine der Fragen, die mich beschäftigt hat. Also er hat ja wirklich mehrere Sachen, hat er spezifisch für diese Ausstellung geschaffen. Das war zum einen mal dieses Werk im Hauptraum, dann aber natürlich auch draußen an der Außenfassade und zwar, glaube ich, an irgendwo dann Raum 10 oder 11 irgendwie hat er auch nochmal Werke spezifisch für die Ausstellung geschaffen. Und das hat mich auch sehr schwer beeindruckt, weil das sind ja wirklich, wie er schon sagt, riesige, sind ja zum Teil. Eben, also man ahnt immer die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Genau. Also wie lange dauert das bitte eben, 80 Quadratmeter Flaschen, aus Flaschenkappen Ringe zu basteln und die dann mit kleinen Kupferdrähten zusammen zu dengeln zu einem Kettenhemd? Genau das und wo kriegt man so viel Material her? Das habe ich mir auch gefragt. Wo kriegt man so viel Material her? Ich hoffe, die alle selbst trinken müssen. Ich hatte mich auch gefragt, wie groß ist sein Atelier. Ich hatte neben mir so einen Typ, ich weiß nicht, ob das Kunstgeschichtsstudent, erstes Semester, weiß ich nicht, der hat wirklich jeden Werte angequatscht. Kennen Sie sich mit der Ausstellung aus? Ich habe da mal eine Frage. Und ich glaube wirklich, er musste eine Seminararbeit schreiben. Ich habe jetzt nicht dauernd zugehört, aber bei einem habe ich halt mitgekriegt und der hat dann eben gefragt, wie werden die Dinger denn transportiert? Sehen die immer gleich aus? Und da meinte der heißt das, heißen die Wärter, die Aufpasser? Keine Ahnung. Und da meinte der Typ halt irgendwie, also er, soweit er wüsste, hängen die halt nicht immer haargenau gleich. Also man weiß natürlich so ungefähr, wie sie aussehen und dann auch wieder aussehen sollen, wenn sie jetzt im nächsten Museum hängen. Aber die sehen halt nie immer gleich aus. Das steht, glaube ich, sogar irgendwo, und meine ich auch in den Texten, in den Wandtexten auch geschrieben. Also später hat er noch andere Arbeiten aus Holz, die aus mehreren Paneelen bestehen. Mhm. Und da stand, glaube ich, irgendwo in der Beschreibung mal, dass sie durchaus nicht, dass das Arrangement auch innerhalb eines Werkes von diesen einzelnen Paneelen nicht notwendigerweise fix ist. Also dass man also ich finde, bei manchen finde ich, ist es offensichtlich, dass es fix ist und so sein muss, aber offensichtlich bei manchen von den Werken ist es ihm auch bewusst, dass man das jetzt umhängen kann. Oder wenn jemand jetzt dieses Werk kauft und dass er dann halt nicht irgendwie, wenn er sagt, ich habe jetzt irgendwie das linke und das mittlere Paneel umgetauscht, weil es mir so besser gefällt, dass es durchaus diese Flexibilität auch mit vorgesehen ist bei ihm in seinen Werken. Dass es ihm klar ist, dass die Werke eben nicht in jeder Faser fix sind, sondern durchaus was Fluides ist vielleicht das falsche Wort, aber was Spezifisches haben, also dass sie sich auch entwickeln oder eben nicht immer dieselbe Wirkung entwickeln. Geht ja für andere Kunst auch in anderen Maßen. Also es ist was anderes, wenn du jetzt einen Rembrandt im Wohnzimmer, in irgendeinem Wohnzimmer hängst oder eben in einem Museum. Aber ich glaube, hier wird es halt sehr, sehr, sehr deutlich, wie spezifisch das sein kann. Und das fand ich schon bemerkenswert. Und anders als sozusagen die Räume vom Haus der Kunst, gerade eben diese hohen, also auch durchaus eine gewisse Monumentalität ausgelegten Räume, die sind natürlich eigentlich perfekter, um das wirklich zur Geltung zu bringen. Ja. Yep. Aber, also Anke, du hattest vorhin den Titel der Ausstellung Triumphant Scale angesprochen. Ich hatte mich dann gefragt, müsste es nicht eher Monumental Scale heißen? Weil über was, wer triumphiert denn hier über was eigentlich? Ich hatte einfach das Gefühl, dass es... Ich weiß nicht, wie ich ausdrücken soll. Ich hatte einfach das Gefühl, sehr beschwingt ist das falsche Wort, aber ich kam wirklich in diese Ausstellung rein und es war belebend und es war faszinierend und es hat mich begeistert und mitgenommen und das habe ich als Triumph, als Triumph der Kunst empfunden. Das hört sich jetzt sehr geschwollen an, aber das war für mich so, also dieses Triumphieren über den Alltag, keine Ahnung. Also ja. Ich meine, es ist ein scheiß Vorhang aus Kronkorken und es ist fantastisch. Und jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das... Es gibt natürlich jetzt eine zweite Ebene und jetzt, wenn wir schon drauf eingehen, dass viel ortsspezifisch auch also gehängt wird oder teilweise eben diese ortsspezifischen Werken, dann muss man sich die Frage stellen, ob nicht der Titel auch ortsspezifisch ist. Wir reden vom Haus der deutschen Kunst, wir reden von einem Nazi-Bau, also vielleicht auch da ein Triumphieren oder zumindest ein triumphierendes, also Präsentieren, ein selbstbewusstes Präsentieren in Räumen, von Leuten, wo man als minderwertig galt. Ja, würde ich jetzt, glaube ich, nicht überbewerten. Also ich hatte mir das irgendwie dann so zurechtgelegt, dass irgendwie, also er macht ja, also er kommt offensichtlich aus Afrika und er macht Kunst aus Müll. Ja? Also er nimmt Müll, der vielleicht ja sogar, das ist jetzt eine hochspekulativ, der Müll, der vielleicht sogar aus dem Westen dann irgendwie kommt, oder zumindest die Geschichte des Schnapses und des Alkohols ist sicher eine Geschichte des Westens. Mhm. Er nimmt das, was einen ja auch zerstören kann. Also Alkohol kann einen ja auch zerstören. Und er nimmt diese, was eigentlich destruktiv ist und das, was eigentlich Müll ist, nimmt er, stückelt es zusammen in Kleinarbeit, haut es an die Wand. Er triumphiert dann auch gewisserweise über die Schwerkraft, das ist, irgendein Werther hat dann auf Frage von irgendeinem Besucher gesagt, eins von den Werken, ich weiß nicht mehr welches, aber wiegt so an die 350 Kilo. So, und dieses Gewicht im Spannungsverhältnis zu der Leichtigkeit, ja, wie das fließt, ja, das ist ein Triumph über die Widrigkeiten, mit denen der sich erleben muss, und Triumph über das Material. Ja. Vielleicht auch ein Triumph über unsere gewohnten Interpretationsversuche. Also es gibt ein Werk, das mich völlig geflasht hat, da stand ich wirklich ewig vor und bin danach auch nochmal nach dem Rundgang nochmal hingegangen. Das war in Raum 3, The Beginning and the End von 2015. Das geht sogar über zwei Wände, das geht halt so um die Ecke rum. Auch wieder die Verschlüsse, die viele Banderolen, das ist so Kupfer, Braun, Gold, Schwarz mit so grünen Flecken. Links ist quasi so ein versetztes Rechteck, was wie so ein Stoff aussieht, der nicht ganz fertig geworden ist. Der Rest ist wirklich fast eine Fläche, eine riesige schwarze Fläche, die irgendwie halt 5 Meter hoch und eben auf 10 Meter breit die Ecke vom Haus der Kunst da einspannt. Und wenn man genauer hinguckt, sieht man halt, dass ganz links unten so ein kleiner Faden anfängt, durch das ganze Werk zu laufen, der rechts oben wieder rauskommt. Der fängt halt irgendwie in grün an, dann wird er irgendwann blau und dann wird er irgendwann braun, was ich eben als The Beginning and the End interpretiert habe. Aber ich stand da halt davor und hatte irgendwann so viele Assoziationen im Kopf, weil ich dachte, diese Linie, ist das eine Chronologie, ist das eine Zeittafel, werden mir gerade die Erdzeitalter aufgefächert, ist es die ganze Kunstgeschichte, die mir jetzt erklärt wird. Ich habe so viele Assoziationen aufgeschrieben, dass ich selber nicht mehr lesen kann. Also es war einfach, eben, es ist eine Landkarte, keine Ahnung, also es war einfach so viel auf einmal. Je länger ich da hingeguckt habe, desto mehr wusste ich gar nichts mehr. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, mir würde gerade die Welt erklärt und ich verstehe es. Für eine Millisekunde habe ich die ganze Welt verstanden. Was ich an dem Werk, was mich total umgehauen hat, was sich aber durch sein ganzes Werk eigentlich zieht, dass wenn er da so verschiedene Muster einarbeitet, der arbeitet es, also, wie soll ich das erklären? Er hat ja zum Teil, sind es ja wirklich so ganz gerade, gerasterte Formen. Und wenn er dann irgendein schräges Element einbaut, dann ist das wirklich so schräg drin. Und wenn die Schräge aufhört, es geht dann im Prinzip, das Raster, das irgendwie 3 Meter weiter oben war, geht gerade so weiter wie angedacht. Das heißt, der hat da keine mehrere Layer gemacht, dass er das schräge Element dann da einfach irgendwie drüber legt. Nein, das ist wirklich rein gearbeitet. Ja. Das hat mich total umgehauen. Ja, es ist super exakt. Also man denkt immer, ja gut, es ist halt so ein Berg an Banderolen, aber nee, ist es eben nicht. Es ist so intricate, gibt es bestimmt ein schönes deutsches Wort für. Ich muss natürlich auch an Quilts denken, also wie diese Musterteppiche, feine Webarbeiten. Oh. Ja, vor allem er beherrscht es dann auch meisterhaft, dann nicht nur ein großflächiges Muster dann darzubieten, sondern er hat dann auch immer so kleine Ausreißer drin. Genau. Aber es passt immer perfekt. Ja. Also der arbeitet auch wunderbar mit irgendwie Ausreißern und es fügt sich dann doch immer völlig irgendwie, fügt sich völlig ins Gesamtbild irgendwie dann immer ein, die einzelnen, in Anführungszeichen, Fehler, die er dann da rein ja. produziert, die da keine Fehler sind. Ja. Wo ich noch kurz zu dem Raum 3, den Anke erwähnt hat, zurückkommen möchte, da sieht man auch zum ersten Mal, also wenn man, also die numerisch die Räume durchgeht, 1, 2 und dann eben 3, sieht man auch zum ersten Mal eben Arbeiten, die nicht in Alu oder Metall gearbeitet sind, sondern Arbeiten von ihm aus Holz, wo er, glaube ich, teilweise so Edelholz, also dunkel bemalt, teilweise ausschnitzt und das bemalt. Und was ich halt so bemerkenswert fand, ist, dass eben das Werk, was Anke, The Beginning and the End, gerade erwähnt hat, dass es von der Farbigkeit und der Ästhetik in den ganzen anderen, in den Rest vom Raum sind nur Holzwerke, dass es in sich schlüssig war. Also das hat sich alles wirklich, das war so eine ästhetische Einheit. Das ja. fand ich, das ist mir so mit das Erste, was mir dann aufgefallen ist. Also natürlich auch fantastische Hängung von den Kuratoren oder wahrscheinlich von ihm selber. Vielleicht ist ja neben der, also er hat ja dann auch, hat ja logischerweise mit seinen Mitarbeitern an der Ausstellung mitgewirkt, mit den spezifischen Installationen, aber der Raum, also wo man zum ersten Mal auch eben die anderen Materialien kennengelernt, mit denen er arbeitet hat, aber dass es einfach ästhetisch so schlüssig ist und dass es einfach eine innere Logik hat, also von der Arbeit, von seiner Arbeit her, das fand ich halt auch bemerkenswert in dem Raum. Ich glaube, das ist das richtige Stichwort, die innere Logik. Du hast immer das Gefühl, es ist eben nicht willkürlicher, bunter Firlefanz da an der Wand, sondern eben es folgt irgendeiner Logik, da ist irgendein Plan. Und man guckt die ganze Zeit drauf und versucht, ihn zu erschlüsseln. Genau, ich hatte also gerade nur, um zu dem Beginning und the End zu kommen, da hatte ich zum Teil wirklich irgendwie von der linken Seite hatte ich dann irgendwie den Eindruck, wir gucken auf eine Stadt von oben, auf einen Stadtplan, wir gucken auf kleine Hütten. Und deswegen hatte ich diese Assoziation, das ist das Erdzeitalter, da ist die Zivilisation, die beginnt, da ist ein Stadtplan. Und dann ist eben diese grün-blaue Linie, das ist ein Fluss, das ist die Entwicklung. Dann in der Ecke vom Haus der Kunst, also vom Raum, reißt es dann kurz auf und du siehst die Wand dahinter. Ja. Und keine Ahnung, also mich hat dieses Werk völlig umgehauen, weil wie gesagt, ich hatte wirklich das Gefühl, mir wurde gerade die Welt erklärt. Und vor allem auch von der Farbgebung, ja, das wirkt so edel. Das hat so ein ganz edles, so eine schwere, ich weiß nicht, was war das für eine Farbe? Schwarz, war hauptsächlich schwarz mit Gold, die Schrift war Gold, aber es hat so leicht bräunlich Kupfer geschimmert, glaube ich. Genau. Ja, aber so Kupfer eher dann. Ja, ja, es war so ein ganz eleganter Farbton auch. Unfassbar. Ja, eben. Ich würde vorschlagen, wir probieren mal Wein 2. Ich glaube, ich revidiere mein Urteil vom ersten. Ich glaube, der ist ein bisschen dunkler, oder? Ein bisschen goldiger. Vielleicht irre ich mich jetzt. Kann aber sein, dass es dunkler wirkt, weil jetzt in dem einen Glas weniger. Oh, der riecht aber schon sehr smooth. Der riecht schon sehr smooth. Mhm. Ja, der hat nicht so was Beißendes. Ich habe das Gefühl, der hat irgendwas Cremiges in der Nase. Also der ist jetzt sehr süß, finde ich. Stachelbeere, ja. Aber ziemlich viel Zucker, oder? Ja, schon recht lieblich. Aber komplett anders. Bleibt jetzt auch nicht so lange. Oder? Ich guck mal. Geht so. Ja, also ich finde einfach ein schönes, also es hört sich jetzt gemein an, aber einfach ein schöner Sommerwein, oder? Sehr geschmeidig, muss aber in einen so nachkippen. Mhm. Also der Zucker bleibt schon lange am Gaumen, aber jetzt nicht so sehr vom Aroma, sondern einfach, da ist halt einfach dieses... Obwohl du halt cremig gesagt hast, der erste ist jetzt pure Creme. Der ist jetzt echt so ein Sahnebonbon. Mhm. Aber das Bittere ist wieder da. Aber der hat jetzt ein super cremiges Mundgefühl, also. Der zweite finde ich ist nicht so milzig. Nee. Der erste ist halt irgendwie erwachsener, finde ich. Ja. Und der zweite will einfach nur so ein nettes Sommerkleid anziehen. Ja. Ja. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Ach. Ja, also ich meine... Sommerkleid. Gleich im nächsten Raum, da hingen eine schwarze Wand und eine rote Wand. Die hießen Black Rock und Black Block, glaube ich. Black Block. Genau, und das andere hieß Red Rock, genau. Red Block. Dann habe ich mir falsch notiert. Okay. Und das eine sah halt irgendwie aus wie so ein, wie der Monolith aus 2001. Also halt so ein schwarzes Ding. Und direkt gegenüber war quasi das gleiche, nur in Rot. Und es sah aus wie ein Festgewand. Da musste ich an chinesische Bräute denken und ihre roten Hochzeitskleider. Das, wie gesagt, ich habe, glaube ich, die ganze Zeit nur irgendwelche lustige Assoziationen gehabt. Es war sehr festlich, ja? Ja, eben. Sieht super edel aus. Und es sind scheiß Kronen. Das sind blöde Flaschenverschlüsse, verdammte Axt. Was macht der Mann? Ja, jetzt also war es schon... Aber er hat ja, genau, wir waren ja gerade eben schon am Holz. Genau, dann kommt das Holz. Genau. Mit Black Seeds, schwarze Samen von 1989. Auch wieder gut, das hatte jetzt eine gewisse Logik. Die Paneele hatten jetzt eine gewisse Anordnungslogik eigentlich, aber die hätte man auch unterschiedlich wieder hängen genau, können. Und das ist, glaube ich, so hatte ich das zumindest aus den Texten, die ich gelesen habe, in der Ausstellung verstanden, dass es durchaus Absicht bei ihm ist, dass so ein Werk eben eine gewisse Entwicklung oder Umgruppierung oder eben, also obwohl es natürlich seine eigene innere Logik hat, durchaus dann dem Besitzer oder dem Kurator, wer auch immer sich mit dem Werk auseinandersetzt, eine Möglichkeit gibt, innerhalb dieser inneren Logik Veränderungen vorzunehmen. Gab's denn überhaupt? Ich hatte mir eins notiert, das hieß Assorted Seeds, aber ich weiß echt nicht mehr, wie das aussah. Das war mit Holz? Ja, das war, glaube ich, daneben. Das Black Seeds, da war nochmal so eins mit Seeds. Ja. Was war das? Ja, genau. Ja. Das sind halt mehrere Paneele mit so einer quasi eine Einkerbung oder eine Vertiefung, die über mehrere Paneele geht. Genau, ich sag ja. Dann sagen. Richtig, und ich sag ja, das hatte die innere Logik, weil durch die Mulde quasi, durch die Auskerbung und die Samen, war ja im Konzept eine gewisse Anordnung der Paneele schon vorgegeben. Ich bin gerade auf das falsche Werk gut. Aber bei den Samen musste ich eben auch an die Assoziation, ich zitiere wieder meine bekannte Sabine, hieß die Dame übrigens, ich habe seit 25 Jahren nichts mehr von ihr gehört. die eben in Ghana war. Und die hatte mir als Andenken ein Spiel mitgebracht, dessen Namen ich gerade ergoogelt habe. Das heißt Ovare. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist so eine Art Backgammon. Also du hast halt so zwei Holzpaneele, die du halt zusammenklappen kannst, damit du es transportieren kannst. Du klappst halt auf, dann hast du lauter Vertiefungen in diesen einzelnen Paneelen und du hast halt Samen und Körner, die du eben von einer Kuhle in die nächste transportieren musst. Ich nehme an, so ähnlich wie Backgammon. Ich habe es nie gespielt. Ich kenne das glaube ich, auch aus den Philippinen. Genau, das ist jetzt, glaube ich, nicht auf Afrika oder sogar Ghana bezogen, aber das war eben wieder so eine Assoziation, wo ich dachte irgendwie, ja, natürlich. Was? Aber ich muss sagen, die Samen konnte ich jetzt nicht so richtig zuordnen. Beim ersten war ich mir nicht sicher, soll das Kaffee sein? Oder, also darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Also Same war für mich Same. Ja, ja, okay. Gut, Kaffee wäre ja keine Same, so eine Frucht. Okay, aber ja. Was hat man noch? Ja, also dann geht es also weiter wieder zu Metallarbeiten. Da gab es eine, die im nächsten Raum, die ein bisschen anders wirkte, der Teil Flower Garden. Mhm. Ja, also der Name ist wirklich Programm, das Werk lag jetzt auf dem Boden. Ja. Es gab so zwei große quasi Silberflächen, die mit quasi quadratischen Alu, also wirklich silbernen Aluplatten quasi zu so einer Art Terrassen, kann man sagen, geformt sind. Und dann hat er darum eben quasi so blühende Blumenbeete aufgehäuft aus wieder den Verschlüssen. Ja, ja. Und ich dachte mir aber, ja, klar sind das Kacheln, aber ich dachte die ganze Zeit, das sind Kacheln von einem Brunnen, wo gerade kein Wasser drin ist. Ja, ich hab gedacht. Ja. Ja. Weil, ich fand es halt lustig, dass da überall Schrift drauf war. Also als ob es Zeitungen sind, die er irgendwie das hat er markiert hat oder so. An mehreren, das sind dann. Das hat er auch irgendwie, wenn man im Uhrzeigersinn dann weitergeht, im Raum 11, 12 oder so, hatte er das auch. Das sind dann wirklich so Aluminiumplättchen, glaube ich, wo er irgendwas drauf gedruckt hat. Okay. Also zum Teil so Zeitungsausschnitte, zum Teil irgendwelche Papiere, irgendwelche Zeugnisse oder irgendwas. Vielleicht sollte man nochmal die Fassade erwähnen, die ja, wie gesagt, das ist, soweit ich weiß, richtig, die größte in diesem Stil war es. Also er hat ja wirklich die komplette Fassade vom Haus der Kunst, die nicht gerade klein ist. Ich würde sagen, weiß nicht, wie groß ist das Ding? 40 Meter? Nee, also die Breite ist, glaube ich, über 100 Meter. So, ich jetzt auch gesagt, was? So breit ist das? Ja, klar. Gott, wie peinlich. Okay, ich kann sowas nicht abschätzen. Ja, sie erstreckt sich 110 Meter über die historische Fassade des Museums. Okay. Und besteht aus mehreren tausend Offset-Druckplatten. Jo. Also die hat er aus... Da dachte ich halt, das wären Zeitungsseiten, die er irgendwie auf... Wenn die hat aus Druckereien hier in Europa. Okay. Wenn ich es richtig gelesen habe, aus zwei... Druckereien hier in glaube ich, eine in Deutschland und eine in Italien. Ich habe keine deutschsprachige Zeile jetzt entdeckt beim Vorbeiflanieren, aber macht ja nichts. Ist auch egal. Also wie gesagt, ich fand die Assoziation einfach lustig, dass man eben innen dann wieder die Worte findet, die man außen schon gesehen hat. Also in der Assoziation, in der Anmutung, wir arbeiten wieder mit Worten. Genau, das ich zeige es gerade mal im Bild, weil man durfte dankenswerterweise fotografieren. Ja, yeah, genau. Das sind ja irgendwelche Zeugnisausschnitte dann. Stimmt. Nee, das habe ich gar nicht so gesehen. Ich habe immer nur auf Headlines geachtet oder so. Nochmal zur Fassade kurz zurück. Ich habe jetzt den Text nachgelesen. Die Herkunft der Druckplatten, die von einer Tageszeitung in München und einem Kunstbuchverleger in Bozen stammen, spielen das für das Konzept und die Bedeutung von Second Wave eine zentrale Rolle. Mhm. Und welche? Was ist das für ein Kacktext? Ja. Entschuldigung. Ja, dann soll ich den Text jetzt vorlesen? Ich wollte jetzt nur die Herkunft. Ich wollte jetzt nur die Herkunft der Druckplatten. Nein, ich meine, steht da, was das für ein Sinn hat? Oder zentralen Zweck? Also ich hatte den Eindruck, das sind zum Teil irgendwie waren das doch auch Förderer. Durch die Verwendung des Materials betont Anna Tsui die Verbindung zwischen Ursprung, Form, Design und Thema. Bla bla bla. Nee, ich hatte es drauf. Ich dachte, dass da zum Teil auch irgendwelche Kunstförderer dann abgebildet sind. Dachte ich, aber... Aber das mag sein. Also ich meine, es ist halt, wie gesagt, wenn die von einem Kunstbuchverlag stammen, da ist einiges möglich. Und da ich könnte halt kaum noch was... Also wie gesagt, ich dachte einfach, es wäre verblichen, weil es ja doch schon ein paar Wochen, ich glaube, seit März gibt es die Ausstellung schon. Oder? Ja. Die, genau, 8.3. Genau. Und es ist schon relativ viel verblichen, dachte ich, okay, ich komme einfach zu spät, um es durchzulesen. Aber allein für die Fassade, wenn ihr keine Lust habt, reinzugehen, ja, mein Gott, dann geht halt nicht rein, aber doch geht rein. Aber falls ihr nicht reingehen wollt, dann geht wenigstens mal am Haus der Kunst vorbei, because it looks awesome. Es sieht schon sehr geil aus. Also ich meine, ich mag ja diese Nazi-Ästhetik vom Haus der Kunst, aber das ist schon sehr geil. Genau, also ich sehe auch gerade, für den Katalog haben sie es noch fotografiert, als die Bäume noch keinen Laub hatten. Das ist sehr schön, weil da kann man sie nicht erkennen. Jetzt sind die Bäume natürlich grün. Sehr löblich, ja. Kann man sie von der anderen Straßenseite nicht mehr so gut erkennen, aber es sieht immer noch gut aus. Genau, aber vielleicht nochmal zu dem Teil Flower Garden. Ja. Also da dachte ich mir, Wahnsinn, ja, der kommt von der vertikalen. Mhm. Und das reicht ihm nicht, jetzt geht er auch noch in die horizontale irgendwie großflächig. Also das hat mich, bin ich auch ganz großartig. Und ich dachte dann irgendwie so, okay, jetzt kommen ein paar Zeichnungen, ein paar Skizzen, die waren mir relativ egal, da bin ich so ein bisschen durchgehuscht. Und ich dachte, ja gut, dann haben wir es jetzt. Du hast dein eines Werk ausgelassen, was du unbedingt noch erwähnen wolltest. Ich wollte es nicht unbedingt erwähnen, ich wollte nur wissen, was es war, also weil ich es mir notiert hatte. Ja. Bei Erskine hatte ich mir einfach, das kam nach dem Flower Garden in dem Raum, wo ich eben das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich es kapiert, jetzt weiß ich, was er will, jetzt weiß ich, was er macht, jetzt kenne ich seine Ästhetik. Und bei Erskine von 2007 hatte ich mir notiert, Greatest Hits. Also da kamen eben nochmal alle Banderolen in all ihren Facetten und Formen und Farben, alle verschiedenen Wellenformen zwischendurch. Kommen dann. Ich habe mir das Stichwort Vogelnest notiert, weil plötzlich sind dann so runde Formen, die kannte ich noch nicht. Also es war für mich so eine gute Zusammenfassung. Und dann dachte ich, okay, jetzt sind wir durch, jetzt haben wir es. Ja, jetzt warte mal. Und dann kam... Ja, aber ich möchte zu dem Werk noch was sagen. Achso, du musst noch sagen. Ja, bitte. Ja. Ich hatte nämlich eine Assoziation, ich dachte, als ich es betrachtet habe, und zwar mit diesen abwechselnden goldenen und schwarzen Streifen, ich musste an Gustav Klimt denken. Ein Werk von Gustav Klimt. Also, stimmt. Weil Klimt, weil Klimt halt auch beim Kuss oder beim berühmten Werk oft auch diese Goldflächen verwendet, diese Goldfarbe und das mit schwarzen Streifen unterbricht. Stimmt. Und ich stand davor und dachte mir so, Klimt, das ist so eine teilweise wirklich so eine... und dann eben, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber das war meine Assoziation. Also... bei diesem Werk. Und das ging bei den anderen nicht so. Bei den anderen waren ja einfach auch die Farbflächen viel größer. Mhm. Und hier, so wie es teilweise eben diese Streifen geschichtet hat, ich muss dann an Gustav Klimt denken. Also das wollte ich noch erwähnen. Nee. Also ich fand das auch ganz großartig. Ich habe mich nur gefragt, worauf bezieht sich denn der Titel? Was ist denn die Haut der Erde? Ist es die Erde selber, der Boden? Sind es die Rohstoffe, die wir ziehen? Ist es das Aluminium? Sozusagen, also wir reißen ja die Erde zum Teil auf, um an die Rohstoffe zu kommen, und das, vielleicht sehen wir jetzt gerade einen Teil aus der Haut der Erde, nämlich das Aluminium und das Kupfer. Geht beides, ich glaube, wie immer kann man das alles. Das können auch Hautfarben sein. Können auch Hautfarben sein, wobei das... Ich war irgendwie bei Lava, also mich haben diese Wellenbewegungen halt wie an Lava erinnert, und das Rot dann eben an das Feuer. Aber so lange habe ich eigentlich drüber nachgedacht, fällt mir gerade auf. Also so und da konnte man sich ja auch hinsetzen. Mhm. Und als ich mich dann so hingesetzt habe, und dann dachte ich mir auch, also auch die Geschichte mit dem Alkohol hat mich nicht losgelassen. Also auch mal unter uns, wir trinken doch auch alle zu viel Alkohol eigentlich. Also jetzt mal so über. Wir natürlich nicht, aber so der deutsche Durchschnittsbürger natürlich. Dein Gesichtsausdruck dabei, also wir natürlich nicht. Naja, und das ist Wein 3, genau. Jetzt mal ohne Scherz, Wein 3, oder? Was jetzt schon? Aber wir sind ja jetzt gerade mitten in der Alkohol-Diskussion. Es wird doch warm. Es wird alles warm. Gut, aber also Alkohol ist... Lustigerweise habe ich über Alkohol überhaupt nicht mehr nachgedacht. Ich habe im ersten Raum gedacht eben, oh Gott, hoffentlich hat das alles nicht selber getrunken, und dann war es mir egal. Dann habe ich einfach nur gedacht, cooles Material. Das kann man gar nicht alles selber getrunken. Nein, natürlich nicht, aber das war natürlich eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ja. Aber dann habe ich ehrlich gesagt, ich habe es nicht mehr als programmatisches Material, wenn ich es mal so ausdrücken will, wahrgenommen. Ich habe es wirklich als Arbeitswerkzeug, als Stoff. Ja. Gut, ist ja auch. Ja, aber ich glaube, wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen weitergehen in der Ausstellung. Anke, nur ganz kurz meine Bemerkung unterbrochen. Aber Wein 3, oder? Ja, oder wollen wir noch ein bisschen weitergehen? Der eher warm wird. Okay. Ja. Wie ist mein Nippen? So, Wein 3. Oh, was war? Hui. Der ist doch der hat von Felix. Jetzt... Hm. Was ist denn das? Ist es Sprit. Nee, ist eine grasige Note, oder? Ja. Spiritus. So ein bisschen, nee, also ich rieche da mal so Heu irgendwie. Vielleicht ist es mein Heuschnupfen, vielleicht mag ich das halt nicht. Ja, noch Gras. Okay. Mhm. Auch wieder ganz cremig eigentlich, oder? Und schon wieder so ein bisschen schimmelige Melone, Edelmelone. Ja, aber nicht so bitter. Wein 1 und 3 haben schon ein bisschen über Ähnlichkeiten, glaube ich. Ja. Okay, aber irgendwie... jetzt kackt total ab. Hm. Oh, was ist denn da? Terpentin? Die Nase ist ganz fürchterlich. Ich finde es super unangenehm. Wie so Plastik, verkohltes Plastik. Yeah. Also er hat irgendwie so eine... Also ich weiß nicht, wo du das her hast. Also er hat so einen Ton am Anfang. Ja. Aber... Meinst du was vielleicht wie Stroh oder so? Halt klar, irgendwas... Nein, er schmeckt gut, aber wie gesagt, ja. Die Nase ist... Yeah. Yeah. Oh. Nee, es ist wirklich Kunststofffabrikfeuer. Am Horizont. Du bist zu nah am Material drin. Und dann kommt das grüne Gras davor. Ja. Was ist da? Nee, Farbe, genau. Wenn du frische Wandfarbe aufmachst, wenn du einen Deckel von der Wandfarbe aufmachst und zum ersten Mal die Nase. So riecht das. So. Oh. Letzten September die ganze Wohnung gestrichen. Genau so riecht das. Hui. Also ich finde, vielleicht hat er so eine leicht vanillige Note. Ich kann diesem Wein nicht mehr vertrauen. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe so eine Ahnung, was du meinst, aber ich finde eigentlich, der roch jetzt eigentlich ganz okay. Das ist ja okay, wenn ich schon so abgestumpft sein. Nee, was ich jetzt eher schwierig fand, ist, dass er am Ende so ein bisschen schnell weg ist, oder? Ja, das stimmt. Der erste riecht jetzt übrigens nach Himbeer. Oh. Moment, erste, ein bisschen nachgießen. Pump. Ich brauche mal Eiswürfel. Wie man jetzt Schorle. Oh, nächstes Thema, Schorle. Ja, der Einsatz ist eindeutig gefällig. Okay, die anstrengende Weise ist einfach Felix. Mhm. Also der Einser hat jetzt so eine buttrige Note irgendwie. Ja, der ist jetzt super schmackig. Entschuldigung, ich rieche einfach nicht mehr an. Und zwei? Ja, zwei kannst du knicken. Boah, zwei sind halt nur Zuckerwasser. Es ist einfach nur noch ja, sauer und süß gleichzeitig. Faszinierend. Aber okay. Also ich finde drei. Ich habe nichts gegen gut. Drei. Nö, ich darf nur nicht dran riechen. Trinken geht, aber riechen, ne? Nee, ich finde, jetzt schmeckt er auch danach. Der schmeckt jetzt wie mein Schlafzimmer. Okay, gut. Naja, also wir okay, trinken. Die Weine sind jetzt warm. Ich wollte nur noch eine Sache von Elna erzählen, weil die hat mich dann, wie gesagt, ich dachte dann irgendwie so, mit den Kronkorken sind wir jetzt durch, an den ganzen Zeichnungen gehe ich aber nur vorbei, weil die waren mir irgendwie wurscht. Und dann kam der Raum 9, glaube ich, müsste das gewesen sein. Der, glaube ich, auch. Das war... Muss selber noch mal kurz wieder rein. Jetzt kommt das Holz, oder? Ganzheit und Teile. Keramik und Holzteller. Auch die Holzteller waren mir ehrlich gesagt egal, die habe ich mir nicht angeguckt. Aber die Keramik. Oh, so awesome. Irgendwo stand in dem Wandtext das Stichwort von der Ästhetik der Fragmentierung. Das fand ich fantastisch. Das war genau das Richtige. Also es gab eine Vitrine, die hieß Broken Pots. Da hat er einfach so getan, als hätte er Töpfe, die kaputt gegangen sind, wieder zusammengesetzt, nur falsch. Was natürlich völliger Quatsch ist, weil neben den eigentlichen Scherben noch viel mehr andere Formen plötzlich da waren. Und es sah aus wie der Todesstern aus Star Wars. Das war tatsächlich eine Assoziation, genau. Die ich auch... Ja, natürlich. Unfassbar. Und irgendwie gepaart mit Alien und irgendwelchen Muscheln an der Titanic und Speiseröhren. Keine Ahnung. Eine völlig irrwitzige Form und es sah aus wie aus einer griechischen Ausgrabung. Und ich glaube, die andere Form war dann irgendwie, ich glaube, dann Teile von einem Gesicht oder so. Es sah aus wie ein Gesicht, aber da stand auch Broken Pots. Weil ja, ich richtig. Das ist irgendwie eine ägyptische Maske oder was ist ja, das? Ja, nee. Da dachte ich, das war Chambers of Memory, oder? Das war dieses Werk, das hieß Chambers of Memory. Das war dieser Kopf, der hinten offen war, oder? Ja, richtig. Und da dachte ich mir, das ist doch so... Ja, genau. So und postmoderner geht es doch nicht mal. Ja, aber irgendwie... Chambers of Memory, also vorne diese ja. Maske und hinten diese verschiedenen, wirklich gesagt, Kammern. Ah, ja. Dann habe ich den Titel falsch notiert. Okay, ja, gut. Ich war tatsächlich ein bisschen verwirrt auch in dem Raum, weil es gab quasi nur so ein so Label für die Keramikarbeiten. Ja, genau. Es war mir nicht klar, von welcher Seite aus die angefangen haben zu zählen. Also das Korrespondenz, aber ich habe mir da 2 Minuten lang rumassoziiert und dann kam ich drauf, dass das diese Chambers of Memory sein musste. Die fand ich auch ganz toll. Es ist, wie gesagt, auch eigentlich völlig egal. Es sind einfach, ja genau. Es sind einfach Formen, die ich so noch nie gesehen habe, aus einem Material, was mir völlig unbekannt, also ich dachte, es wäre so eben 5000 Jahre alter Stein. Die Dinger sind, glaube ich, aus den 70ern. ich fand es einfach unglaublich faszinierend, genauso, 77, genauso faszinierend wie großen Vorhänge aus Kronkorken, aber halt auf eine andere Weise faszinierend, weil sie halt irgendwie haptischer waren, weil sie Gewicht hatten. Also was wir vorhin gesagt haben, 350 Kilo, hätte ich jetzt nie gedacht. Ich dachte halt, so ein leichter Alu-Vorhang halt, haha. Aber die Dinger hatten halt eine Schwere und eine Massivität und du wolltest sie wirklich einfach nur anfassen und mitnehmen. Aber es ging natürlich nicht, weil doofe Vitrinen, ich weiß nicht. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Wie gesagt, diese Ästhetik der Fragmentierung fand ich genau richtig. Das sind Bruchstücke, die zusammengesetzt wurden zu Dingen, die ich noch nie gesehen habe. Und ich meine, allein dafür lohnt es sich, in jede verdammte Ausstellung zu gehen, um Dinge zu sehen, die ich noch nie gesehen habe. Ich fand aber auch dann der Bezug, also in irgendeinem Text steht ja auch drin, dass Tonscherben als Ritualgefäße benutzt werden. Das fand ich auch großartig. Unfassbar. Aber dann finde ich es ein bisschen schade eigentlich, dass wir jetzt so an den Holzsachen so vorbeigerauscht sind, weil gerade der Raum mit den Holzskulpturen, die weniger zeigt, auch ganz gut diese, was wir gesagt haben, diese Fragmentierung und diese Modularität der Arbeiten, also weil er ganz bewusst auch, also dann hat er teilweise Skulpturen aus Säulen, die wirklich aus Scheiben zusammengesetzt sind, also, ja, also eine jetzt nicht, also es ist Raum 8. Also es sind halt Tropenhölzer, es sind dunkle Hölzer, die teilweise also nachbearbeitet hat. Genau. Aber die halt auch ganz bewusst, also es ist eine Skulptur, die ist wirklich also als eins, aber auch da liegen dann irgendwelche Spalte am Boden. Aber ansonsten sind die wirklich auch wie gestapelt und gestapelt und gedreht und arrangiert. Also auch da findet diese Fragmentierung oder diese Modularität statt. Auch bei den Wandarbeiten, die ich eine fand ich ganz toll, die hieß Old Cloth Series von 1993. Das war wirklich fast schon wie so ein das ist also so ein Raster von Quadraten, was mich so, ich hatte Assoziation von einem Zauberwürfel, Rubik's Cube. Mhm. Und da hat er dann so durch, wie so einen dunklen Fluss einfach durchgezogen. Oder teilweise eben, glaube ich, ein bisschen wie Tic-Tac-Toe einfach so Symbole reingemalt. Also, ja. Genau, da hat er mit einem Gasbrenner hat er die Oberfläche angeflammt. Und zum Teil dann irgendwie auch mit Kettensägen gearbeitet bei den größeren Sachen. Auch dann auf eine Weise, ich meine, man hat ja dann auch schon viele, weil ich muss wirklich sagen, also sowas hatte ich noch nie gesehen. Vielleicht jemand, der mit afrikanischer Kunst oder afrikanischem Handwerk vertraut hat, würde sagen, ja, alter Hut, aber für mich so, also ja. Für mich so eine musealen Ästhetik war so, boah, das habe ich noch überhaupt nicht gekannt. Teilweise, ich weiß nicht, ob das tatsächlich echte Schriftzeichen oder erfundene Schriftzeichen waren oder Symbole, aber auch da schien er irgendwie in einer gewissen Logik zu folgen, weil kurz noch nochmal die Erwähnung, also es gab in der Druckgrafik gab's eine Arbeit, die hieß History of Africa, und das war auch so ein Schachbrettmuster, und dann teilweise auf die hat er Symbole drauf, und dann hat er ein anderes Werk eben aus Holz mit Patches of History, das hieß Patches of History, da waren auch wieder so ähnliche Symbole drauf, also das ist schon, also da auch da ist ein innerer Zusammenhang, also jetzt nicht nur die Zeichnungen waren oft Skizzen, okay, da kann man dann vielleicht als Studienarbeiten daran vorbeigehen, aber auch in der Druckgrafik nimmt er Sachen auf, die er in seiner Skulptur hat. Also wie gesagt, wir sind wieder bei der inneren Logik. Das hängt zusammen bei ihm. Also bei ihm ist ganz klar, für mich ist da irgendwo, sie erschließt sich für mich vielleicht nicht auf Anhieb, aber es erschließt sich für mich auf jeden Fall, dass in seinem künstlerischen Schaffen eine zusammenhängende Logik besteht. Ich musste zwischendurch an Anne Darboven denken, bei der wir ja auch genauso oder fast so geflasht durch die Gegend gelaufen sind, wo man eben auch denkt, da beschreibt die Dame irgendwie 1000 Blätter mit immer dem gleichen Wort oder so ähnlich. Das hört sich erstmal total skurril an, aber im Gesamtwerk, im Kontext erschließt sich's eben. Jedes ihrer Werke hat halt so eine innere Logik, und so ging es mir bei ihm halt auch. Genau, und er referenziert dann, und das finde ich eigentlich das Tolle, das ist auch das, was Felix, was glaube ich du gerade meintest, dass es erschließt sich uns nicht so richtig, meine ich deshalb, weil es ein anderer Kulturkreis ist und weil er darauf angewiesen ist, auf den westlichen Hintergrund zu referenzieren, sondern er nimmt die Referenzen aus seinem eigenen Kulturkreis und arbeitet, der wird wirklich originär, und das drückt sich in den Mustern aus, in quasi das mit den ritualen Gefäßen, die er da wieder aufgreift, auch in seinen grafischen Arbeiten und seinen Skizzen, über die wir so ein bisschen drüber gegangen sind, das sind wirklich ganz originär afrikanische Motive, die uns natürlich fernliegen. Aber deshalb fand ich es gerade so großartig, weil er uns dadurch eine völlig neue Welt eröffnet. Völlig neu. Sollten wir mal wieder erwähnen, auch wenn Felix schon meinte, wir entwickeln uns langsam zum Okwoyi Envesor Fan Podcast. Das ist, soweit ich weiß, die letzte Ausstellung, die Okwoyi Envesor kuratiert hat. Echt, hat er noch? Ja, die das wusste ich nicht. Zusammen mit, Entschuldigung, das muss ich nachschlagen, stand vorhin drin, du bist Chika Okege Agulu und Damien Lentini, Assistenzkurator. Ja, gut, ich meine, wenn man bedenkt, was das für einen Vorlauf gebraucht hat, diese Arbeit, mit diesen Arbeiten. Es ist einfach nur, ich bin halt auch durch die Ausstellung wieder mit diesem Gedanken gegangen, so, yay, demnächst kommt eine scheiß Markus Lüberts Retrospektive, fuck you, Haus der Kunst, ehrlich. Also, es ist so, ja. Die können natürlich nicht dafür, dass Herrn Wieso stirbt, aber. Nein, sie können dafür, dass sie ihn vorher. Vorher rausgeschmissen. Es ist halt einfach, ich ahne einfach, dass es jetzt wieder schwieriger wird, in München sowas zu sehen. Weil ich glaube, jede Ausstellung, die wir von ihm gesehen haben, da saßen wir hier und haben nur gedacht, boah, geil, noch nie gesehen sowas. Und das war halt wieder so eine davon. Die war so, du bist durch jeden Raum gegangen und hast irgendwas mitgenommen. Und eben, was ich vorhin schon sagte, sowas habe ich noch nie gesehen. Punkt. Ja. Also da gibt es auch nicht viel hinzuzufügen. Ja. Ich hoffe, dass sich auch die Kulturpolitik in München auch drauf besinnt, dass sie mal mutig waren und dass es gut war. Und die sollen ja aufhören mit der scheiß Wirtschaftlichkeit. Das ist eine verdammt reiche Stadt, die kann sich's leisten, künstlerisch wirklich auch mutig zu sein, eben wie sie mit Envesor waren, mit seiner Wahl und wie er uns Sachen aufgezeigt hat. Eine Assoziation hatte ich noch, also bei Arbeiten muss ich noch an eine Ausstellung im Haus der Kunst, wir waren Sundaram, die wir auch besprochen haben. Ja. Da haben wir ja auch ein großes Werk, wo er wirklich aus Müll diese Welt, diese Stadt gebaut hat. Ja. Und ich wollte ein Werk noch, also weil Anke von den Wandtellern da ein bisschen vorbei ist, einer ist mir tatsächlich rausgestochen, der heißt On the Fateful Journey to Nowhere von 1974. Und das ist, da sieht man einfach, vielleicht eine stilisierte Erdkugel und auf jeden Fall viele Fußabdrücke. Und ich habe natürlich aus unserer heutigen Zeit und The Fateful Journey to Nowhere eine Assoziation natürlich mit Geflüchteten, mit Migration und so weiter. Und es hat für mich schon so, das bedeutet es auch nur Migration innerhalb von Afrika, dass Leute aus ihren Stammesgebieten, aus ihren, es gibt ja genug Konflikte in Afrika, dass sie vertrieben werden, aber das hat bei mir schon so leicht in der Magengrube was ausgelöst. Und die anderen Wandteller, die sind mir nicht hängen geblieben. Aber eben das mit den Füßen und dann in der Kombination mit dem Titel, da war ich schon, bin ich schon gehangen und dachte mal, es ist irgendwie auf seine Weise sehr aktuell. Aber eben aus der afrikanischen Perspektive, also nicht eben aus der Perspektive, aus der europäischen Perspektive, hier kommen Leute her, sondern hier gehen Leute weg oder von hier gehen Leute aus. Ja. Und das habe ich in diesem Werk so gesehen. Genau, und das Werk ist von 1974-75. Damals aktuell, heute nicht weniger. Ja. Gut, das wollte ich noch gesagt haben. Also ich war bei dem Raum einfach so von den Keramiken ergriffen, dass ich echt die Wand irgendwie ignoriert habe. Felix klickt hier gerade alle Bilder durch und wir sitzen ja gerade so ein bisschen schweigend. Ja, es ist wirklich toll. Also, es ging mir jetzt darum, noch ein bisschen zu schauen. Also wir reden ja schon wieder sehr lange. Ich denke, man kann noch das ein oder andere Detail in den weiteren Räumen erwähnen, aber vielleicht machen wir, wenn jetzt die anderen beiden damit einverstanden sind, machen wir hier mal so ein Fazit und sagen, also hört sich ja an, so wenn ihr also ästhetisch, visuell, kulturell einfach gefordert, überwältigt, aber auch angeregt werden wollt, dann schaut euch diese Ausstellung an. Und wenn nicht, dann schaut euch diese Ausstellung bitte auch an. Zeigt einfach, dass das Haus der Kunst eben in den letzten Jahren tolle Arbeit geleistet hat und dass es nicht in irgendeinen Trott zurückversinken darf. Weil das einfach Wahnsinn ist. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Genau, also ja, absolut. Also anschauen, because it's awesome. Nee, wirklich unfassbare Ausstellung, die ihresgleichen sucht. Ja. Läuft noch bis wann? Bis 28.07.2019. Ja, ist noch ein Stück, aber geht am besten morgen rein. Ist Donnerstag langer Tag? Darf man da nicht umsonst rein? Hat das der erste Donnerstag des Monats. Genau, ja. Erste Donnerstag des Monats, umsonst ins Haus der Kunst. Genau. So, wir haben uns aber auch noch eine zweite Ausstellung angeschaut, nämlich die Retrospektive von Saul Leiters Werken in der Versicherungskammer, im Kunstfoyer der Versicherungskammer. Saul Leiter war ein amerikanischer Fotograf und Maler, hat gelebt von 1923 bis 2013 und gilt als einer der Pioniere der Farbfotografie. Eigentlich von der Malerei kommend beschäftigte er sich Ende der 1940er Jahre mit der Schwarz-Weiß-Fotografie. Ab den 1950er Jahren fotografierte er in Farbe und das muss man dazu sagen, damals war dieses Medium eher der Werbung vorbehalten. Saul Leiters Motive fand er vorwiegend auf den Straßen New Yorks, aber er beschäftigte sich auch mit Porträt, Mode, Architektur und Aktfotografie. Die Ausstellung im Kunstfoyer zeigt mehr als 300 Werke, nämlich Schwarz-Weiß und Farbaufnahmen, übermalte Aktfotos und auch in Anführungszeichen gemalte Bilder, also Aquarelle von Saul Leiter und auch Skizzenbücher. Ja, also ich habe mich da sehr zu Hause gefühlt, denn also ich fotografiere selber sehr gerne und ja, also ich würde sagen, so 80% sind so Street-Fotografie, die da zu sehen sind. Und ja, also auf hohem / höchstem Niveau eigentlich. Also ich persönlich fand auch wirklich dann seine Street-Fotografie, seine Straßenfotografie am spannendsten, habe ich dann gemerkt, also wenn man so durchgeht, und dann zu den Modeaufnahmen kommt, wobei er da auch durchaus seinen Ansatz ähnlich weiterführt. Aber ich hatte, was ich bei ihm ganz toll fand, es war halt wirklich ein ganz eigener Blick bei ihm. Und das zieht sich auch wirklich das ganze Werk. Also wie er teilweise eben, also nicht direkt fotografiert und nicht auch aggressiv, sondern wirklich wie ein zurückhaltender Beobachter, teilweise durch Fenster, durch ein parkendes Auto hindurch, in einer Reflexion oder Teilreflexion in dem Fenster, durch ein Treppengeländer, teilweise durch irgendwie einen Bretterverschlag, wo nur ein Schlitz offen ist oder halb runtergelassenen Vorhang oder so weiter. Was vielleicht auch, also zumindest auch der Text, also ich meine, das ist jetzt keine eigene Idee von mir, mit dem Hintergrund einer Malerei geschuldet ist. Es gab ja diese, damals die abstrakten Expressionisten in New York, die halt mit großen Flächen gearbeitet haben. Und ich fand teilweise auch, wenn er so zum Beispiel Regenbilder fotografiert hat, dass er teilweise schon drauf geachtet hat, also manche von den Reflexionen, die da drin sind, wirken wirklich wie Pinselstriche. Also ist mir aufgefallen. Und ich fand es spannend, weil er das dann auch in seine Modefotografie so ein bisschen mit reinnimmt, diesen Beobachterblick irgendwie durch Blätter hindurch oder so. Also was man wirklich sagen kann, er hat einen ganz eigenen Blick gehabt. Genau, es gibt bei den Modebildern gibt es einen, und das fand ich, das hat mich total fasziniert, bei den Modebildern gibt es ein Bild, wo im Prinzip das Model, das sich da regelt, da ist das Gesicht gar nicht zu sehen, weil das von Blättern verdeckt wird. Das fand ich. Ja. Ich fand es interessant, weil das einfach. Nee, ich kann mich gerade nicht an das Bild erinnern. Achso, okay. Du hast gerade so ablehnend geschaut. Ja. Ich fand das die Modeecke wirklich zum Kotzen, aber alles andere fand ich super. Ja, also die Modebilder. Warum zum Kotzen? Vielleicht sollte ich erstmal sagen, was ich toll fand. Okay. Ich mich gleich wieder aufregen. Ich fand, anknüpfend an das, was Felix gesagt hat, eben Street Photography, ich fand es bei ihm spannend, dass ich das Gefühl hatte, ich lerne nicht unbedingt die Menschen von New York kennen, sondern New York. Ich lerne eher die Stadt kennen und die Muster einer Stadt und den Rhythmus von der Stadt, auch wenn das jetzt ein fürchterliches Klischeebild ist. Es gab ein Bild, das fand ich ganz großartig, das heißt Foot on L, also L, der Zug halt, die S-Bahn, Straßenbahn, wie heißt das, Train? Elevated, deswegen L. Genau. Elevated Train. Train, ne? Das ist eine Bahn, oder? Ja, ja, das ist halt... Ich weiß gar nicht, ob es eine U-Bahn oder... Egal. Also, von 1954. Und was man halt sieht, ist, rechts ragt halt ein Fuß ins Bild rein, der halt sich auf das Sitzpolster des gegenüberliegenden Sitzes lehnt. Und man sieht in diesem Bild, der Fuß fällt einem quasi erst zum Schluss auf, obwohl es der Titel ist. Aber was man wirklich sieht, ist die Rauheit des Sitzpolsters. Das sah fast aus wie ein Korbgeflecht. Ich habe gesehen zum ersten Mal in einer U-Bahn oder in einem Zug halt, dass der Boden nicht eine glatte Fläche war, sondern so eine Art Holzgitter mit lauter Nieten drin. Man konnte den Schuh dann irgendwann auch noch angucken, aber es war halt wirklich, es war ein Blick auf die Stadt und nicht auf den Menschen, der in diesem Schuh steckt. Und direkt daneben hing ein Bild, das hieß Sign Painter von 1949. Wo man eben nicht wirklich den Sign Painter sieht, sondern man sieht ein Bild von, also man sieht den Rahmen des Bildes als Aufsicht. Man sieht also das Bild nicht, man sieht nicht das Schild, was er malt. Man sieht seine Hände, die einen Pinsel halten, aber man sieht auch nicht, wie der Pinsel auf die Leinwand oder auf das Schild trifft. Man sieht quasi nur eine Hand, die irgend so ein Stöckchen hält und halt einen Bilderrahmen. Das war's. Also, und es ist ein Afroamerikaner. Auch das, Schwarze, da würde ich auch noch drauf kommen. Also auch da ist wieder dieses, man sieht eigentlich gar nicht, was der Bildtitel einem assoziieren will. Das fand ich halt toll. Und wie gesagt, Afro, also sehr viele schwarze Menschen, ich muss gestehen, ich habe nicht kapiert, dass das erste Bild, wenn du in die Ausstellung reinkommst, da sitzt ein alter Mann in seinem Atelier und ich habe nicht kapiert, dass er das ist. Ja. Und er ist halt ein weißer Mann. Und ich dachte in den ersten zwei, drei Räumen wirklich, es wäre ein schwarzer Fotograf, weil er einfach so viele schwarze Menschen fotografiert hat. Das Interessante ist, und ich glaube, also so ein Leiter ist, glaube ich, auch so eine Aphorismenmaschine. Weil also in der ganzen Ausstellung gibt es lauter Zitate von ihm. Also vielleicht wäre der großartig auf Twitter gewesen. Aber das ist das erste Zitat, was man wirklich sieht, das blieb hängen. Also das ist groß, wenn man reinkommt in die Ausstellung. Das heißt, I don't have a philosophy, I have a camera. Und das zweite Zitat, wenn man reingeht, so bei der Einleitung ist, I like it when no one is certain of what one sees. When we do not know why the photographer has taken a picture and when we do not know why we are looking at it. Und das ist, glaube ich, auch, was du gerade beschrieben hast. So, genau. Was gucke ich mir gerade an? Was ist denn das? Und dann dieses rückwärts, von sich selber aus rückwärts durchzureflektieren, was dieses Foto jetzt bedeutet, was es ist. Manchmal heißt es ja auch einfach nur untitled und du musst es dir selber zusammen... Die mochte ich am liebsten, weil eigentlich hasse ich Bilder, die untitled hängen, weil ich immer denke, jetzt gib mir doch wenigstens einen Namen, damit ich irgendeine Assoziation habe. Gut, aber braucht man nicht. Aber braucht man gar nicht. Ja. Du guckst einfach drauf und sagst, ja, okay, alles klar. Das, was hast du eben gesagt, hat, ist eben diese Durchsichten durch die Busse oder die Regentropfen. So. Ich hatte mir auch notiert, dass es ganz viele An- und Ausschnitte sind. Was ich halt spannend fand, nur das Zitat, was ich mir notiert habe, anscheinend hat sie hier von uns irgendein Zitat von ihm notiert, das, was ich gut fand, war, Photographs are often treated as important moments, but really they are just little fragments of an unfinished world. Oh. Ja. Also komm, ich fand es manchmal ein bisschen viel, aber ich bringe jetzt auch mein Zitat. Ja, genau. So, after the age of 75, you should not be photographed. You should be painted by Rembrandt or Hals, but not by Caravaggio. Ja, aber aber das meine ich eben. Also eben, es ist also nicht nur ein originärer Blick, also es ist auch eben dieser Witz. Ich finde, weiß nicht, ob ihr euch die Zeit genommen habt, euch den Film anzuschauen, diese Ausschnitte, also wie er auch spricht, also mit einer gewissen also Demut, aber mit auch einem gewissen Witz und sich selber nicht ganz zu erinnern. Er sagt auch so, eben, ich nehme mich bis zu einem gewissen Grad ernst, aber in Herrgotts Namen, ich will das jetzt alles nicht überwerten. Ich weiß, ich habe meinen Teil gemacht. Ich mag das, was ich gemacht habe. Ich habe damit gut gelebt oder bin damit gut durchgekommen. Ich bin zufrieden. Aber ich fand es ganz spannend, weil er meinte irgendwie, some people say I'm a pioneer. So dieses, ja, natürlich. Maybe I am not. Aber es ist halt so, das waren halt eine Gruppe und wir waren ja mehrere. Das fand ich einfach sehr sympathisch. Er hat nicht gesagt, ja, natürlich war ich der Erste, der mit einer Farbkamera rumgelaufen ist. Natürlich war es nicht so, das wusste er ja auch selber. Ja. Das fand ich halt gut. Ich fand auch da in dem Film, der mal nicht 14 Minuten geht, da merkt man auch, er ist wirklich so eine Aphorismenmaschine, der, glaube ich, Twitter geliebt hätte. Also da irgendwie, was ich mir aufgeschrieben habe, I've spent my life struggling to survive in a strange world. Ja. Ich hatte mir noch notiert, Photography, it teaches you to look. Genau. Es ist so ein simpler Satz, aber ich glaube, er hat recht. Und was ich spannend fand, der hat halt diesen Gegensatz aufgemacht, dieses Fotografie ist eigentlich nur die Reaktion auf irgendwas, was schon da ist. Während du als Maler oder als Bildhauerin sitzt du halt quasi vor einer leeren Leinwand oder einem Marmor. Aber das hat er auch gesagt in dem Film, hat er nämlich auch gesagt, diese Malerei so, when I wake up, I find myself thinking about a picture, I think about painting. Und er sagt, when I photograph, I go out, I don't go out looking for anything, I just react to what is around me. Und er sagt, das Interessante ist, weil er sowohl als Maler als auch Fotograf arbeitet, dass er sagt, Malerei beschäftigt ihn die ganze Zeit, da konstruiert er und denkt über diese Bilder nach und versucht da irgendwie was eben von Anfang bis also von Anfang an bis zum Ende zu bringen, während er auf die Fotografie andersrum, da steht er vor irgendwas, was in seine Weise vollendet oder eben in dem bestimmten Zustand ist, was er einfach nur dann aber eben nimmt. Und zwar eben spontan. Genau, und er sagt ja aber auch, naja, manche konstruieren das, kann man auch machen. Ja, genau. Er macht es so. Das fand ich halt auch gut. Also er meinte eben auch so, it teaches you to appreciate all kinds of things. Ja. Und er meinte eben, im Prinzip ist alles ein Fotomotiv, was ich auch einfach ein sehr, wie soll ich sagen, down-to-earth approach to photography finde. Yeah. Während es ja nun eben genug Fotokünstler gibt, was auch völlig okay ist, die eben 20 Stunden lang irgendein Bild komponieren und dann einmal auf den Auslöser drücken. Während er halt eben sagt, oh, ich gehe mal kurz raus und fotografiere irgendwas. Und ich musste natürlich dann wieder an solche Medien wie Instagram oder Twitter denken, jeder hat ein Smartphone, everyone's a photographer, everyone's an artist. Wir fotografieren auch jeden Scheiß. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist es völlig hochnäsig zu sagen, alles auf Instagram muss irgendwie Kunst sein. Wir müssen alles, oder no filter, keine Ahnung. Macht doch Filter, macht doch, was ihr wollt. Appreciate the little things. Ich fand's einfach ein sehr entspannender Umgang mit seiner eigenen Kunst. Vielleicht noch zwei Zitate, die ich bockstark fand. Nee, wirklich, echt. Ja. Ich, der Mann hat sehr viel Druckreifes gesagt. Ja. My achievements are modest. Maybe you're better than you think you are. Mhm. Das fand ich großartig. Und damit haben wir den Film, glaube ich, auch durch. Was ich wirklich ein bockstarkes Ende fand, endet mit dem Satz: This man said to me in the early 80s, you used to be a big thing, now you're nothing. Und Saul lacht und der Film ist vorbei. Und da hatte ich mich gefragt, und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch ging, das war so schon eine spannende Bude und ein spannendes Atelier, was man da gesehen hat. Ein bisschen Messi-mäßig, okay. Aber irgendwie hat es doch irgendwie ein bisschen prekär gewirkt, oder? Ja, aber darauf geht er ja auch ein. Also die Sache war ja wohl tatsächlich seine Karriere, dass er relativ am Anfang seiner Fotokarriere kommt ja raus, war in der Gruppenausstellung im MoMA mit dabei, wo er gesagt hat so, and then some people were jealous, and I don't know, I didn't think, I thought it was nice, but, so sagt so, ja, ich fand das super, ich bin ausgestellt geworden, aber gut, die haben ja nicht gedacht, dass MoMA so ein Big Ding ist, sondern alle anderen, die war es halt ein Big Deal, und dann kam so ein bisschen Farbfotografie, glaube ich, auch, und dann hat er eben Werbung gemacht, weil er gedacht hat, okay, damit kann er jetzt Geld verdienen. Oder Werbung und Mode. Und dann, glaube ich, ist es tatsächlich irgendwann bei ihm tatsächlich so ein bisschen, die Verdienstmöglichkeiten. Er hat 81 sein Studio zugemacht. Also sein kommerzielles Studio. Sein kommerzielles Studio, genau. Ja. Und dann wurde er echt in den 90er Jahren wohl im Zuge, als Leute über Farbfotografie geschrieben haben, wiederentdeckt. Genau. Und hat dann eben nochmal im ganz hohen Alter, also mit 75 bis er, glaube ich, mit 90 Jahren gestorben, da nochmal mehrfach in Galerien ausgestellt und dann eben nochmal eine Anerkennung erfahren für sein künstlerisches Werk. Genau, und ich hatte auch einen Eindruck, was er so in dem Film erzählt, dass er doch irgendwie über weite Teile irgendwie in prekären Verhältnissen gelebt hat, hatte ich so manchmal einen Eindruck. Ich glaube, die Arbeit für Harper's Bazaar war schon ganz ordentlich bezahlt, aber wie gesagt, wenn er 80 aufgehört hat, 81 mit der kommerziellen Fotografie, keine Ahnung, was er seitdem gemacht hat. Also wenn ich mir den Wandtext richtig notiert habe, ist er quasi 1997 wiederentdeckt worden und ab da wurde er regelmäßig ausgestellt und hat dann hoffentlich auch ein bisschen bessere Preise für seine Bilder oder Fotos erzielt. Mhm. Ich wollte mich noch ein bisschen über die Werbung aufregen, wo wir halt so schön zusammensitzen. Gut, Harper's Bazaar war nur ein paar Jahre, aber es stimmt ja gar nicht. Es war ja ich glaube, 58 bis 67. Ja. Sorry, Anke. Nee, ich weiß nicht. Nur bis 67? Echt? Ich dachte in 70ern auch. Nee. Ah, okay. Nee. Okay, also es ging halt, wie gesagt, die Ausstellung fängt mit Schwarz-Weiß-Fotografien an, dann kommt irgendwann die Farbe. Ab da hatte mich dann die Ausstellung. Schwarz-Weiß dachte ich so, ja, das ist ganz nett, das ist ganz hübsch. Und sobald es dann bunt war, dachte ich so, wow, awesome. An den Bildern, also an den Gemälden, bin ich auch relativ schnell vorbeigehuscht. Das waren hauptsächlich Gouachen und, spricht man das Gouache aus? Ja. peinlich. Und dann kam, wie gesagt, die Werbung. Und in dem Raum habe ich irgendwie nach 2 Sekunden schlechte Laune gehabt, weil der Blick auf Frauen in der Werbung ein anderer ist, als der, den er vorher gehabt hatte. Er hatte zum Beispiel ein Bild, das hieß, glaube ich, Woman Waiting, wo er so von oben auf eine wartende Frau, die einfach an der Straße steht, runter fotografiert. Was einfach eine völlig andere Ästhetik hat, als die blöden Models in Harper's Bazaar, die bestimmt alle toll sind. Nichts gegen Models. Gut, aber, er wird halt, ist halt eine bezahlte Arbeit. Ja, aber der Punkt ist einfach, es hat mich wahnsinnig gemacht, dass du jemanden hast, der so eine eigene Bildsprache hat, der aber gar nicht weiß, dass er sie hat, weil alle noch denken, ja, Farbfotografie, was für ein Scheiß, damit machst du halt nur Werbung. Und dann macht er halt Werbung und auf einmal sieht er aus wie jeder andere Scheiß. Also nein, natürlich hat er da auch noch einen gewissen eigenen Stil. Natürlich erkennst du ihn wieder, wenn du direkt aus seinen anderen Fotos kommst. Aber ganz ehrlich, wenn du mir das jetzt vorlegen würdest und 5 andere Werbefotografen aus den 50ern, würde ich ihn, glaube ich, nicht rauserkennen. Das hat mich halt so wahnsinnig gemacht. Und mich hat halt wieder der scheiß Male Gaze wahnsinnig gemacht, den er halt sonst nicht hatte. Er hatte in anderen Fotos, hat er Frauen mit dem gleichen Blickwinkel betrachtet, wie er Männer betrachtet hat. Oder wie er die Stadt betrachtet hat, wie er Regentropfen auf Fensterscheiben betrachtet hat. Und in der Werbung hat er wieder diese Deppenposen, die heute auch gerne irgendwelche beknackten Influencerinnen auf Instagram gerne machen, diese schön von oben über die Brüste zum Becken runter fotografiert, damit man die scheiß Beckenknochen sieht. Und es ist so, ah, Alter, why? Das musst du doch gar nicht. Ja. Er hat teilweise die Models auch echt schön inszeniert, aber du siehst halt ganz genau, es sind scheiß Klischees, es sind scheiß fucking Werbeklischees. Ich glaube, ich habe mich mehr über die Branche aufgeregt als über ihn. Ihr wollt gerade sagen, also weil ich meine, die Klischees werden halt vorgegeben und es kotzt mich einfach so an. Du hast einen Fotografen wie ihn vor der Nase und was machst du? Du lässt ihn den gleichen Scheiß fotografieren wie alle anderen auch. Also mir sind aus der Ecke sowieso also nur 2 Bilder aufgefallen aus der Modelfotografie. Also das eine aus Harper's Bazaar. Was halt für mich eben sein eigener Blick oder eben sein ein bisschen Außenseiterblick ist, wo eben das Model einfach mit dem Hut so ein bisschen geht, nach unten blickt und nebendran ist ein Mann im Mantel und mit Hut, der trägt irgendwie den Torso von einem Mannequin und du siehst halt einfach parallel zum Blick des Models ist genau der Kopf dieses Mannequin ist so gerichtet. Aber das meine ich, diese ganze Werbeästhetik ist einfach so artifiziell und kacke. Und die Models haben diese bescheuerten Handbewegungen, die nie eine normale Frau machen würde, eben weil es Werbung ist. Und dann finde ich, dann gab es trotzdem ein Outtake und dann musste ich an Malerei denken und dann bin ich auch vorbei. Und zwar, das ist eine Seitenansicht, ein Halbprofil von einer Frau, die trägt einen lilanen Hut, aber ich dachte sofort an ein Renaissance-Porträt. Ja. Eben weil, so wie die Krempe vom Hut eben fällt, wie so eine Renaissance-Kopfbedeckung, einfach die oben nur mit so einem Diademring festgemacht ist und dann so an der Seite runterfällt. Aber ich glaube, das war auch nicht im Magazin drin, ich glaube, sondern es war ein bisschen vielleicht ein Outtake aus der Session, keine Ahnung, aber das ist mir das sofort ist aufgefallen. Gut. Aber eben zum Beispiel, an Harper's Bazaar Mädels, die waren halt, also teilweise war da eine Serie, die auch wirklich toll aussah, natürlich. Frauen in langen Mänteln mit großen Hüten. Das sah wunderbar aus, aber selbst bei denen hatte ich das Gefühl, es ist ein blödes Klischee und es ist ein blöder Blick. Und direkt einen Raum weiter hängen Akte von ihm. Da sehen wir halt nackte Frauen. Und die haben mehr Augenhöhe als die blöden angezogenen Werbeschnatzen. Verdammte Axt. Ah, wo ist der Wein? Ich zeige jetzt gerade mal das Bild rum, wo da das Blatt das Gesicht verdeckt. Das ist doch fürchterlich. Wieso hat die Frau kein Gesicht? Das ist doch scheiße. Ich prange das an. Ist immerhin konsequent. Ja, danke auch. Schön, dass Frauen kein Gesicht mehr haben müssen. Nein, auch man sieht ihre langen Beine und die blöden Klamotten. Das ist doch aber Scheißwerbung. Also ist Scheißwerbung. Ja, ist doch Scheißwerbung. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand auch den, also die Fotos okay, aber die, habt ihr mal die Texte gelesen? Das war ja abartig. Natürlich, also, gerade diese 2 Frauen am Fenster, wo ich auch dachte, oh, wo es irgendwie um Modest geht, Modesty oder richtig gutes Benehmen oder irgendwie so. Und ich dachte, what the fuck? Genau, Modesty. Und dann heißt dann irgendwie, müsst ihr euch vorstellen, Ende der 50er Jahre spielt es. Und dann heißt irgendwie, was weiß ich, Wollmantel, $185. Hey, das war Ende der 50er Jahre, war das, glaube ich, weiß ich nicht, wie viel es war, aber es war viel. Das hätten wir jetzt vorher googeln müssen. Ja, oh. Nein, nee, gesagt, also der Werberaum, da bin ich wirklich, da bin ich wieder sehr, sehr schlecht gelaunt gewesen und musste dann nochmal zur Street Photography zurück, sonst hätte ich mich wieder aufgeregt. Genau, aber die Akte fand ich auch gut. Eben, fand ich auch. Also eigentlich finde ich Akte auch so, ja, okay, wow, und Mann fotografiert nackte Frauen, kann ich auch nicht mehr sehen, haben wir jetzt 3000 Jahre gehabt, schnarch. Aber die waren gut. Die waren schön. Ich fand die ästhetisch ansprechend. Es war halt irgendwie so ein... Es war nichts Besonderes. Nee, aber es war ein ziemlich intimer Blick, ja, irgendwie, genau, weil genau. Das so wirklich... Es war ein ehrlicher Blick. Genau. Genau wie seine Street Photography halt auch. Er sieht irgendwas, ihm gefällt, was er sieht, und er macht ein Foto. Genau, häufig. Also manchmal war es natürlich posiert, aber die spannenden Sachen waren eigentlich überhaupt nicht posiert, ja, sondern das war irgendwie aus dem Moment heraus. Ja, eben. Das war gut. Ja. Und vielleicht auch ein interessanter Übergang dann eigentlich war dann die übermalten Akte, wo er dann da eine Verbindung im Bindeglied herstellt aus seiner Malerei. Ja, also die fand ich wieder etwas ziemlich spät. Ja, inhaltlich waren die vielleicht schwach. Ja. Ich fand auch seine Aquarelle fand ich eigentlich jetzt nicht so geil. Mhm. Also ich persönlich fand die sind gegenüber seinen Straßenbildern sind mir total abgefallen. Total abgefallen würde ich nicht sagen, ja, aber ich fand die Fotos auch eindeutig stärker als die Gemälde. Oder ja, es kommt jetzt auch jetzt an. Er hat halt eine sehr, ich fand sie pastellige, sehr teilweise kräftige Farben. Also ich bin zwischendurch über das Neon in den 50ern gestolpert, das war ja lustig. Und also ich musste bei den übermalten Fotos so ein bisschen an Warhol und Pop Art denken. Und teilweise sind die aus einer Zeit, wo Warhol noch nicht seine irgendwie Marilyns oder sonst was macht. Ja. Also es ist teilweise einfach von der Palette her, die er benutzt hat, hat es was Popartiges. Ja. Aber es war halt einfach alles, also er war ja nicht dafür bekannt, er wurde jetzt nicht ausgestellt. Das waren ja alle noch private Arbeiten, aber das ist eben, wie gesagt, deswegen trotz seiner eben durchaus Bescheidenheit einfach durch die Karriere. Also er ist ja dran, er ist an den Strömungen dran. Entweder hat er zur falschen Zeit, war er zu früh oder hat nicht die richtigen Leute. Das bei ihm ist wahrscheinlich letzteres, er hat nicht die richtigen Leute. Ja, nicht richtig klein, also das ist so, er ist in New York, ist in der Nähe, das ist da, wo es alles abgeht, und es sagt er auch De Koning und Rothko und ja, ja. Hat er alles gesehen und die kennt waren man halt ja. Da, die waren halt da. Halt. Genau. Ja, und die waren damals noch nicht diese mythischen Figuren, die waren halt alle da, aber eben, er ist halt auch da, aber er ist irgendwie durchs Raster gefallen, warum auch immer. Genau, aber zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, aber irgendwie... Es hat nicht der gezündet. Der Funke ist nicht übergesprungen. Ja. Und dann aber irgendwann, dann Ende der 90er oder in den 90ern, wird es dann entdeckt und dann wird es dann doch irgendwie klar, was er eigentlich kann, ja. Und es hat ja auch noch Relevanz, also zumindest die Street Photography, finde ich. Also ich hätte mich gerade noch jetzt an ein Bild erinnert, was ich an seinen Straßenaufnahmen so mag, ist die große Geschichte, die dahinter steht. Das hast du ja immer bei Street Photography, dass du sofort eine ganze Story zusammenspinnst. Es gab ein Bild, das hieß Tanager Stairs, ich hoffe, ich spreche richtig aus, von 54. Das sah aus wie eine Dreiteilung im Bild, also von oben nach unten dreigeteilt. Das waren drei Treppenstufen. Und du saßt halt auf der im Bild obersten Stufe, saßt du, als ob jemand schläft. Also saß ein Kopf, der auf eine Hand ruhte. Vielleicht ist er auch gestürzt, weiß ich nicht. Aber für mich sah es aus, vielleicht war er auch betrunken und schläft seinen Rausch aus. Und an die anderen beiden Stufen hast du einfach nur gesehen, dass eben außen konntest du noch das Muster auf diesen Metallstufen sehen, die diese Aluplatten ja gerne haben. Und in der Mitte waren sie halt komplett ausgetreten. Und ich hatte sofort die Assoziation von mittelalterlichen Klöstern, wo die Treppenstufen in der Mitte halt schon 5 cm tiefer sind als außen und solche Sachen. Und eben, was ist mit diesem Mann? Wieso liegt er da? Schläft er da? Ist er tot? Um Gottes Willen! Ist er die Treppen runtergestürzt? Das, finde ich, haben viele seiner Aufnahmen gehabt. Dieses so ein bisschen Sesamstraßenmäßiges und was passiert dann? Oder was ist jetzt gerade passiert? Und das mochte ich bei ihm einfach. Es ist nicht einfach immer nur ein Bild, sondern es ist immer eine große Geschichte. Und das fehlte mir zum Beispiel bei seinen zeichnerischen Arbeiten halt, und gut, von der Werbung müssen wir nicht mehr reden. Ja, also, wobei, also große Geschichte, ich weiß gar nicht, also zum Teil ja, zum Teil fand ich aber auch, was mich so fasziniert, das waren ja eigentlich scheinbar beiläufige Szenen, die aber eine unheimliche Ausstrahlung hatten. Ja. Also es war immer, hatte immer so verschiedene Ansatzpunkte, entweder er kam über die Form oder über die Farbe oder über den Blickwinkel. Und ich fand ja, die große Geschichte dahinter, die gab's. Aber es war häufig nur einfach eine wunderbare Szene. Also man wird ja eigentlich, also man würde, glaube ich, sagen, zeitlos, aber die waren überhaupt nicht zeitlos, sondern die haben schon einen Spiegel der Zeit. Und da habe ich mich zum Beispiel gefragt, würden solche Bilder auch heute funktionieren? Und das Schöne ist, er beantwortet es eigentlich selber. Ja. Weil es sind ein paar Bilder dabei von 2004 bis 2009, Third Avenue, London Man und Bicycle. Und ich habe doch eins, Cheese Shop. Cheese Store. Stimmt, heißt Cheese Store, das, glaube ich, oder? Wo du irgendwie French lesen konntest. Ja. Das war schön. Oder von innen nach außen, genau, fotografiert. Richtig. Ja. Und das ist irgendwie... Und da zeigt er eigentlich... Ja, es geht auch heute noch. Absolut. Ja, und das ist interessant. Also... natürlich sind diese Fotos im Großteil in seiner Zeit verankert, wo er eben so aktiv war, wo er rumgelaufen ist. Ja. Aber wie du sagst, seine Methode, sein Blick ist, ich glaube, was ihr sagen wollt, was angeht mit der großen Geschichte, seine Bilder sind einerseits der Moment, aber auch andererseits universell, also die Menschen. Also es sind eben nicht zeitspezifische, vielleicht außer Sign Painter vielleicht, aber es sind nicht eben zeitspezifisch. Also ich muss da eins sagen, was? Doch, ich finde es gerade toll, dass die zeitspezifisch sind. Nein, aber die Tätigkeiten, denen die Leute nachgehen, sind nicht notwendiger. Also es ist trotzdem was Universelles in diesen Bildern. Also, über den Menschen. Ich glaube, was du sagen willst, ist, die Form ist universell, aber es ist natürlich schon Ausfluss der Zeit. Quasi. Ja. Also, weil er sagt, er kann ja nur das abbilden, was da ist. Genau. Aber wie er es abbildet und die Menschen, die das, also auch, dass er eben Menschen auf eine gewisse Weise erfasst, das finde ich universell. Und also ich bin über eins gestolpert, also weil eben auch aus der Zeit, das ist auch im Flyer drin, das ist Harlem-Bild, wo man sieht einfach einen schwarzen Mann in einem beigen Anzug mit einer roten Krawatte, der lässig eine Kippe hat, man sieht seine Augen nicht, also ein bisschen im Schatten, aber dahinter steht halt ein Lieferwagen, wie wir sagen, im Alkoholthema, Walker's Distilled London Dry Gin, und dann steht auf der Wiki als Werbung, als Amt gesagt, made with, und dann unterstrichen, imported botanicals, also in der Zeit, wo Make America Great Again, so American Made is the Thing und alles muss als amerikanisch sein, alles muss irgendwie indigen oder sonst was irgendwie sein oder national. Dieser Kontrast, dieses eben, dass das eben ein herausragendes Feature ist, dass die Botanicals eben nicht amerikanisch sind. Aber das ist dann ja eigentlich eine schöne Klammer zu dem Cheese Shop, wo du eben das Schild lesen kannst, wo French steht, was garantiert French Cheese bedeutet. Das war wahrscheinlich auch nur ich hatte die Assoziation natürlich, den Cheese Shop Sketch von Monty Python. Ah, Flo nickt, Flo auch. Ja, okay. Ich nicht. Anke rollt mir den Augen. Aber ich fand es aber auch interessant, wie er Sachen aufgenommen hat. Also zum Beispiel ein Bild, das ist Man Reading, glaube ich, von 1958, wo man wirklich einen Mann sieht, der irgendeinen Zettel oder Brief oder sowas liest. Und da liegt irgendeine Reflexion drüber, die sieht aus wie ein aufgeschlagenes Buch. Also manchmal war ich mir nicht sicher, Flo, du bist Fotograf, manchmal war ich mir nicht sicher, ob es nicht eine Doppelbelichtung war. Den Eindruck hatte ich überhaupt nicht. Weil in Schwarz-Weiß, also dass es nicht nur eine Reflexion war, sondern dass teilweise... Den Eindruck hatte ich überhaupt gar nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Wobei ich, ich bin bei Shoppers, glaube ich, hieß das, drüber gestolpert. Da siehst du irgendwie drei Frauen anscheinend in einem Laden, genau, von 1958. Und du siehst halt Frauen, die in irgendein Display gucken. Aber das, was du eigentlich viel besser erkennst, ist eben das Display. Du siehst halt lauter Bücher, die sie sich angucken. Und auch da ist eben der Titel nicht Books in a Store, sondern eben Shoppers. Also wieder dieses, ich erzähle euch, was ihr vielleicht nicht sehen sollt oder umgekehrt. Also mich hat, das könnte jetzt nicht sein, aber ich zeige es mal, mich hat ein Bild total umgehauen. Ich habe eigentlich auch immer irgendeine Kamera dabei und ich fotografiere mich auch gerne irgendwie in der Reflexion. Jetzt nicht im Spiegel, sondern irgendwie in der Reflexion irgendwie. Und es gibt ein Bild, wo er sich selber fotografiert und ich habe auch so einen Trenchcoat, den er anhat. Und ich habe auch eine ähnliche Frisur wie er. Und es könnte echt ich sein. Ja. Es könnte echt ich sein. Ja, stimmt. Ich muss an Alex Feuerherr denken. Shout out. Stimmt, an okay. An Colinas Erben. Stimmt, ja. Auch ähnlich. Ja. Okay. Ja, gut. Aber lustig, dass man sofort an sowas, an irgendwen denkt. Ja, also es ist eben, das ist... Shout out to Colinas Erben. Ja. Aber dann auch solche Sachen wie das Bild von 1950, das Graffiti Heads heißt, wo offensichtlich einfach... Innenfenster mit weißer Farbe bemalt ist und wo Leute halt einfach eben Figuren reingezogen haben, aber auch da, ich fand immer eben, also ich hatte mir jetzt keine Gedanken gemacht, dass es 1950 schon irgendeine Idee von Graffiti gab oder sowas. Ich glaube, die alten Ägypter haben ihre Pyramiden schon irgendwelche Penisse gekritzelt. Insofern, ja, aber ich glaube, die Idee. Das ist alt. Oder das eine. Okay. Solche Bilder. Würde ich jetzt Wetten drauf annehmen. Ja. Aber Bilder, also, die halt. Ist so oder ist deine Vermutung? Ich glaube wirklich, dass. Also, okay, sagen wir es mal so: die napoleonischen Soldaten haben lauter Scheiße in Abu Simbel in die Statuen gezimmert. Irgendwie, keine Ahnung. Ja. Laurent was hier. Ja. Aber dieser. Ich wette, du findest auch in den Grabkammern über hier. Wahrscheinlich, ja. Anyway. Ja, also. Ja, also dann gab es aber teilweise so Bilder, die fand ich halt toll, weil sie an der Grenze waren, eben Green Light against Grey in New York. Und wo ich erst dachte, wenn es nicht wirklich dieses, also es war eine Ampel im Schnee und es sah eigentlich aus wie ein Schwarz-Weiß-Foto, wenn das Licht nicht. Du hast gedacht, das Licht ist vielleicht grün nachkoloriert, aber es ist zu grün, um koloriert zu sein. Also wie er hier so ein Schwarz-Weiß-Foto macht, ein Farbfoto macht, das aber eigentlich wie ein Schwarz-Weiß-Foto mit diesem einen grünen Fleck aussieht. Das fand ich einfach ganz, ganz toller Blick. Das habe ich auch jetzt nicht so von anderen Fotografen gesehen, wie er auch dann mit dem Farbfilm umgegangen ist. Ich fand das Unperfekte, das Unscharfe, das, wo man eigentlich sagen würde, du kannst kein Foto so machen. Also wo quasi im Prinzip, wo man einen Ausschnitt sieht und zwei Drittel des Bildes sind irgendwie in Anführungszeichen Müll, weil es irgendwie irgendwas eine Bretterwand ist oder irgendwas, wo das Bild ausblendet. Aber all das hat das Bild eigentlich, die Imperfektion haben das eigentlich erst schön gemacht irgendwie. Ja, also ja, bei ihm auch Absicht, eben ja, diesen Blick, eben diese Flächen. Und das ist, glaube ich, auch dann sein Hintergrund der Malerei, wo er sagt, in der Komposition seines Bildes, also unbewusst, weil es ja ein Straße, er wählt die Perspektive, weil er sich vorstellen kann, über diese geometrischen Flächen, die in der Malerei es damals gab, so ein Bild aufzuteilen. Aber das ist so dieser, aber er geht trotzdem aus dem Moment raus und ich bin mir sicher, da saß er jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde lang und hat jetzt auf das Foto gewartet, sondern hat sich nur gedacht so, ich glaube, wenn ich durch diesen Schlitz im Bretterverschlag durchgehe, das könnte irgendwie interessant sein. Ich fand es lustig, dass er irgendwann im Film mal gesagt hat, irgendwie manchmal hat er irgendwas fotografiert, hat es dann eben entwickeln lassen, hat sich gedacht, weiß nicht, egal, ich leg's mal irgendwo hin und 5 Jahre später fand er es dann spannend. Also so diese Entwicklung, die er nicht nur als Künstler, sondern auch als Betrachter seiner Kunst wahrnimmt, die ja auch wir als Betrachter, als Laienbetrachter von Kunst haben, dass uns plötzlich irgendein Künstler oder irgendeine Künstlerin gefällt, wo wir vor 10 Jahren noch gesagt haben, was ist das denn für Quatsch? Das fand ich halt spannend, dass er das selber auch, diese Entwicklung auch macht. Vielleicht nochmal kurz zu seiner Malerei. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, waren eigentlich die Sketchbooks und die Collagen, wo er irgendwie Sachen zusammenstückelt. Fand ich eigentlich ziemlich elegant irgendwie. Bin ich ja dran vorbeigegangen? Wo waren die denn? Die waren in den Schaukästen. Die waren in den Schaukästen in dem Raum mit der Malerei. An der Malerei bin ich vorbeigegangen. Das habe ich gesehen. Ein Foto muss ich noch erwähnen, das ist Freckles von ca. 1958 von zwei Mädchen, wo ich mir gedacht habe, das müsste doch ein Albumcover sein. Einfach zwei Mädchen. Irgendeine Band aus Schottland. Ja, irgendeine Indie-Band. Also irgendeine Band muss das doch einfach als Albumcover verwenden. Ich meine, das ist so großartig. Der Blick von den beiden Mädchen. Das ist eine der Mädchen mit den Sommersprossen, was total selbstbewusst schon vielleicht wirst ein bisschen, ja, doch sehr selbstbewusst direkt in die Kamera schaut. Und Mädchen, was leicht verschlagen irgendwie auf irgendwas schaut, was außerhalb des Bildrands ist. Ich dachte mir so, Alter, was für ein. Es sah echt aus wie so ein gestelltes Bandfoto und dachte mir so. Irgendjemand muss dieses Foto doch entdecken und für irgendein Albumcover verwenden. Das ist großartig. Ich glaube, so ziemlich alle seine Fotos kann man irgendwie als Albumcover nehmen. Genau, also und man durfte ja dankenswerterweise fotografieren und ich habe auch ein paar Fotos gemacht und dann am Ende, aber nicht systematisch, sondern ich habe das auch schon mal auf mich wirken lassen und dann am Ende, als ich durch war, dachte ich mir, was muss ich denn jetzt eigentlich noch fotografieren? Was fand ich denn besonders gut? Und das fand ich interessant, weil irgendwie das Witzige ist, ich hätte ein Bild fotografieren können oder alle. Ja. Das. Ja. Jetzt, wo du sagst, ja, stimmt, das war eigentlich selten. Also wie gesagt, es gab diesen einen Werberaum, wo ich halt einfach schlechte Laune hatte. Aber ansonsten würde ich jetzt auch fast sagen, es war alles toll. Ja, aber es ist vielleicht interessant. Möglicherweise liegt es auch daran, dass er nicht vielleicht auch, klingt jetzt blöd, aber dieser nicht kommerzielle Erfolg, dass vielleicht auch seine Freiheit war. Nicht, dass irgendein Galeristin gesagt hat, pass mal auf, die Fotos, die gehen weg, irgendwie wie warme Semmeln, davon musst du noch mehr machen und dass du dich dann unbewusst dabei beeinflussen lässt, sondern er ist halt wie immer aus seinem Atelier, aus seiner Wohnung raus, wo er halt war, im East Village und in seinen Straßen rumgelaufen und also halt mal nach Harlem gelaufen und sonst, wo es halt immer, er ist immer bei sich geblieben, auf eine gewisse Weise, das, was wir auch immer sagen, also sein Blick ist wirklich spezifisch und okay, ich habe jetzt vielleicht noch nicht so viele Fotografen gesehen, aber wenn ich jetzt auch dran denke, so mal Robert Frank oder was ich viele andere noch gesehen hat, so muss ich sagen, also er hat da schon wirklich seinen eigenen Stil und mir fällt jetzt gerade keiner ein, der ihm da ähnlich ist. Ich glaube, es ist die Farbe. Also ich bin einfach aus der Zeit, bin ich einfach Schwarz-Weiß-Fotografie gewöhnt und auf einmal ein gelbes Taxi zu sehen mit einem roten Regenschirm, das war schon so, wow. Gut, Ähnlichkeit vielleicht noch am ehesten mit Eggleston, oder? Ja, denke ich ja immer. Ja, wobei, also ich finde auch bei der Schwarz-Weiß-Fotografie eben, wie er dann die Perspektiven wählt, eben immer durch Dinge, durch Szenen, oft indirekte Reflexionen. Ja. Vielleicht ist meine Erinnerung nicht so gut, aber da, auch da der Blick, den er dann, also noch gewinnbringend in der Farbfotografie einsetzt, den hat er ja eigentlich schon, also auch in der Schwarz-Weiß-Maler-Fotografie. Aber da hat er eben noch nicht so ein, eben, ja, vielleicht noch nicht so die, eben, es ist, also es hat er noch nicht das nächste Level unlockt, wo er den noch gewinnbringender an, also einsetzen kann. Vielleicht, wir hatten ja auch über den Film, der da zu sehen ist, gesprochen und das ist ein Exzerpt aus einem längeren Film, dem Film zur Ausstellung nämlich, der da heißt In No Great Hurry, 13 Lessons in Life with Saul Leiter und der ist zu sehen im jüdischen Gemeindezentrum am St. Jakobsplatz in München und zwar am 17. Juli um 19 Uhr und am 15. September um 17 Uhr. Ja, cool. Was ich auch noch sagen wollte zu der Ausstellung, das ist ja auch wieder eine von diesen Wanderausstellungen, die im Kunstfoyer Halt macht. Die wurde, glaube ich, in 2012 noch zu seinen Lebzeiten in den Deichtorhallen in Hamburg zum ersten Mal in diesem Konzept ausgestellt und ist jetzt auch gewandert. Ich glaube, Amsterdam, Frankfurt, London, ich habe das nicht abfotografiert, aber es stand, glaube ich, auch auf der Ausstellungsliste bei seinen biografischen Informationen. Aber diese Retrospektive wandert um die Welt und ehrlich gesagt völlig zu Recht. Und die soll ruhig noch 7, 8, 9, 10 Jahre weiter wandern und den Menschen diese Fotos nahebringen. Genau. Schönes Fazit, ja. Ja, Entschuldigung, ich will jetzt nicht immer so den Deckel drauf machen, aber das ist... Nö, ich glaube, also ich habe ehrlich gesagt nichts mehr. Genau, die Ausstellung ist noch zu sehen bis zum 15.09.2019. Kostet nix. Kostet nix. Ist täglich offen von 9 bis 19 Uhr. Genau. Also, es keine gibt... Ausrede. Ja, ich sag, keine Entschuldigung, es ist nicht anzuschauen. Tja, nu, die Weine. Ich weigere mich, Wein weiter zu trinken, der ist fürchterlich. Ich lege mich da jetzt fest. Der stinkt nicht nur, der schmeckt jetzt auch fürchterlich. I don't like it. Also ich... Okay, die 1 ist also ölige Melone. Und die 2 ist frische Stachelbeere. Ich finde es halt immer wieder interessant, dass jetzt eine Rebe oder eine Rebsorte... Oh, Alter, was ist das? Und was für eine Schattierung einem da geboten wird. Oh, es ist so eklig. Wein 3 ist so eklig. Es ist wirklich unangenehm. Also entweder ist mir meine Nase verstopft oder... Pff, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du hast. Es ist ja... Oh, Schatz. Es ist persönlicher Geschmack. Ich finde den Dreier ganz, ganz grauenhaft. Wollt ihr euch festlegen? Ich finde ehrlich gesagt keinen so richtig überzeugend. Ich glaube, ich würde keinen unbedingt leer trinken wollen. Ich finde den Einser am besten und der 2 ist irgendwie bis mir zu frisch und den 3er finde ich echt eklig. Ich würde den Einser. Ich nehme den also Einser und alle anderen. 1, 2, 3, oder? Ja, 1 und der Rest ist unter ferner Liefen. Felix? Also ich muss sagen, ich Gewürztraminer ist jetzt nicht meine Traube. Ich finde keinen wirklich schlecht. Ich finde jetzt keinen herausragend, aber ich wahrscheinlich würde ich sagen 1, 3, 2. Ja, sehe ich aber auch so. 1, 3, 2. Ja. Also ich finde den, also eigentlich weiß ich auch nicht, was du mit dem 3er hast. Ich fand den 3er eigentlich. Nee, das ist doch schön, wenn er euch schmeckt. Ich fand den 3er solide. Also ich fand den 3er auch, der hat auch was irgendwie. Ja, hat er auch irgendwas? Ich kann nicht beschreiben, was. Ich fand den im Abgang aber schwach. Der 2er ist halt leicht und süß. Und, ja, nee, ich meine, das kann man auch gut finden. Ja. Und der 1er, ja, okay. Also den 1er würde ich solide nennen. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, Gewürztraminer. Ich glaube, das machen wir nicht nochmal. Nee. Aber gut. Mhm. Ich weiß auch, ich ahne, welcher meiner ist, aber ich weiß wirklich nicht. Was ist, wir werden hier 1. 1 war meiner. Yay! Ja, die 2 ist meiner, das wusste ich. Ach, deswegen warst du so pissig, dann 3 war deiner. Das ist doch nicht voller Aufschrei, oder? Ich kann doch nicht wissen, dass das deiner war. Sonst würde ich doch nicht so über deinen Wein reden. Das hätte auch meiner sein können. Ich kannte meinen Wein noch nicht. So, also, jetzt habe ich. Oh no, ich habe das Etikett zerrissen beim Aufreißen. Wir können das nachtragen im Blog. Ja, okay. Also, meiner ist ein. Aus dem Elsass ein Grand Cru. Und zwar Kuhlmann Platz. 13 Volumenprozent. Ja, hat gekostet 20 Euro. Wo hast du ihn gekauft? Im Internet. Das hilft mir jetzt nicht weiter, wenn ich es verlinken muss. Habesco. Ja, aber nö, kann man mal. Finde ich gut. Dass ich das Etikett zerstört habe, ärgert mich. Ja. Also, meiner ist auch aus dem Elsass. Domaine Dumoulin de Düsenbach. Terroir Gewürztraminer 2016, 13,5% Alkohol. Und offensichtlich der Teufel in der Flasche. Wie teuer war der? 16,95 bei vnexus.de. Ich weiß nicht, warum mir der nicht schmeckt. Ich finde den wirklich ganz, ganz krass. Aber komm, ich bin letzter geworden, völlig zu Recht. Von diesem Winzer habe ich 6 Flaschen bestellt. Ich habe bis jetzt 2 von ihm getrunken. Was hatten wir? Wir hatten den Rosé und einen Riesling. Die waren beide so, ja, kann man machen. Und genauso ist dieser Gewürztraminer auch. Das ist aus der Pfalz vom Weingut Kesselring. Gewürztraminer 13%, hat 7 Euro gekostet. Ja. Und so schmeckt er dann halt auch. Ja, also. Ja. Ja, die Weinrunde war nicht so erfolgreich, aber dafür waren die Ausstellungen umso besser. Insofern absolut. Passt alles. Sehr also schön. Wein können wir jetzt vielleicht nicht empfehlen. Also auch mal schön, wenn man es nicht empfehlen kann. Aber die Ausstellung können wir empfehlen. Außer jetzt ist Felix hier stundenlang schlecht gelaunt. Bitte schneiden, bitte schneiden. Gut, na, in diesem Sinne. Genau. Schaut Kunst und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.